Okay. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du wirkst so zurückgelehnt. Oder die Podcast UFO, UFIN. Wir freuen uns heute auf diese neue Folge. Wir haben uns die Stühle mal umgestellt. Wir haben jetzt einen kleinen Raum zum Podcasten bekommen. Ich Pufo, du Pufos, er sie es Pufot, Pufomus, nee. Pufamus, Pufatis, Pufant. Alles falsch. Ach gut, das ist jetzt konjugiert, ne? Ich würde sagen Pufo, Pufum, Pufo, Pufos, Puf, nee. Pufo, Pufum, Pufo, Pufum, Pufos, Puforum, Pufis, Pufos, Pufis. Wenn ihr das also, wenn ihr in den Genuss kommen wollt, den lateinischen Beschreibungstext zu lesen, den Florentin sich ausdenkt, dann lernt doch mal bitte. Latein lebt. Hing immer ein Plakat im Lehrerzimmer. Da hatte, glaube ich, jeder Lehrer so seine eigene Ecke, die er einrichten konnte. Der eine war Power Ranger-Fan, der andere war offensichtlich Tom Cruise-Fan. Wirklich hatte alle Bilder, alle Autogrammkarten da. Und unser Lateinlehrer war natürlich Latein-Fan und hatte ein großes Poster, wo irgendwie dann so Sokrates oder sowas da stand mit so einem großen Globi in der Hand. Und dann stand da drauf, Latein lebt. Mhm. Und ich wollte immer sagen so, nee, es gibt, Definition nicht. Ich wollte gerade sagen, es gibt nicht so viele Plakate, wo man vorbeigehen kann, um zu sagen, nope. Ja, faktisch falsch. Faktisch falsch. Ja. Weil viel, also normalerweise setze ich das nicht durch, so viel Selbstbewusstsein, etwas Falsches zu sagen, sodass es durch viele Instanzen geht, um dann auf ein Plakat zu landen. Leukämie, Sie können helfen. Nope, kann ich nicht. Literally not. AIDS, spenden Sie jetzt, wir besiegen AIDS. Nein. Würde ich bezweifeln. Ich finde auch gut, wenn man faktisch falsche Liedtexte schreibt. So sondern einfach Dinge drin, die einfach faktisch falsch sind, aber man trotzdem mitsingen muss, weil sie so catchy sind und dadurch so ein Anti. Ich will Anti-Wissen etablieren. Ja, gibt's ja. It's all about that bass, about that bass, about that bass. No das trouble. Stimmt nicht. Das stimmt eigentlich. Das ist nicht. Es ist nicht immer nur. Es geht nicht immer nur mit dem Bass. Das ist völliger Quatsch. Das ist völlig ausgedacht. Was bedeutet Bass in dem Kontext? Weil in dem Lied geht es ja darum, dass fette Schnallen auch mal schön stolz auf ihren fetten, schwabbligen Körper sein können. Und dann, it's all about the bass. Warum about bass? About the bass, about the bass, no weil, trouble. Weil die immer so einen Bass machen, wenn sie laufen, oder was? So bom, badum, da-dum, da-da-da-da-dum. Oder worum geht's da? In diesem Pop-Liedchen, in diesem Sternchen. In diesem, würde ich sagen, in der Krönung der Popmusik, diesem Werk, geht es, glaube ich, eher darum, dass man sagt, wir können über alles singen. Letztlich geht es nur um den Bass. Und der ist folgendermaßen. Dann haben die ja diesen Four-on-the-Floor-Beat, diesen du, du, du, du, du, du, du, because you know it's du, du, du. Four on the floor. Okay. Glaube ich. Weiß ich nicht. Du hast das jetzt wunderschön musiktheoretisch aufgelöst. Ich sehe dich so ein bisschen in so einem schwarzen Konzert, ja, was ich gerade sagen wollte, sezieren. Wir haben uns jetzt nämlich mal in unserem Räumchen hier ein bisschen in der Ecke gesetzt, wo wir halt so schöne so Lounge-Sessel haben. Und da kommt man gleich in eine andere Stimmung. Denn, was viele Podcaster ja nicht wissen, was ich weiß als großer Podcast-Guru, dass es immer ums Momentum geht. Und wenn wir uns jetzt hier halt mal in so Lounge-Sessel setzen, fläzen, glaube ich, wird gleich was ganz anderes raus. Ist immer so. Fläzen, lümmeln? Würdest du dich gerade als lümmelnd bezeichnen oder als fläzend? Ja. Flacken? Ich glaube, es ist ein bayerischer Begriff. Kennst du den Begriff irgendwohin Zwitscheduri? Nee. Zwitscheduri? Draußen ist es gerade, würde man sagen, so ein bisschen Zwitscheduri. Stefan hat gerade beim Versuch zu trinken sein Mikrofon sich selbst ins Gesicht geschlagen. Ja. Aber wenn draußen das Wetter nicht ganz so gut ist, aber es auch nicht regnet zum Beispiel, dann sagt man, es ist Zwitscheduri, bewölkt. Und auffällig, wir sind genau gespiegelt in unserer Körperhaltung. Ich habe mein rechtes Bein auf mein linkes Knie gestützt, du andersrum. Bist du ein Linksbeiner oder was? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, jetzt mal, hat das was mit Rechts- und Linksträger auch zu tun? Weil, macht das was aus? Ich weiß es nicht. Aber tendenziell ist, glaube ich, egal. Auch im Kino ist es halt immer so, dass ich mich, quasi der Wille entsteht in meinem Unterbewusstsein, dieses Bein überschlagen zu machen. Mhm. Aber nicht dieses vollständige Überschlagen, sondern diesen dieses Fußenkel, Fußknöchel ja, Knöchel auf Knie. K auf K. Mhm, K. Und das entwickelt sich bei mir im Unterbewusstsein, wird dann aber bewusst ins Bewusstsein gespült, weil die sagen, fuck, das geht nicht, weil die Sitze für seine langen Beine viel zu nah aneinander sind. Mhm. Und dann sagt das Unterbewusstsein, scheiße, spült ins Bewusstsein. Und dann kommt so ein Blitz aus den Nerven in mein Gehirn geschossen, das mir sagt, ich habe gerade diesen Willen, diesen irrationalen Wille, mein K auf K zu machen. Mhm. Und dann muss ich halt wirklich wie so eine Tonübung machen. Ich muss mich im Sitz hochschieben, muss dann beide Beine hochnehmen ein bisschen und dann das ist quasi so, ich muss ein Bein zur Hilfe, ich muss eine Hand zur Hilfe nehmen. Oh Gott, die Hand, das ist, nee, diese K-auf-K-Stellung drückt ja Coolness aus. Und ich wollte das immer machen, weil ich habe immer Etienne Gardet gesehen, der das gemacht hat. Der ist war cool. Aber einfach lange Zeit einfach zu fett. Und nichts ist peinlicher was? Als... Ja. Man kann zu fett sein für diese Geste? Auf jeden Fall, klar. Du kannst einfach deine wulstigen Oberschenkel nicht aneinander drücken. Aber du kannst sie schon heben, ne? Weil die sind ja auch massig schwer. Das sind 2 Tonnen. Ich konnte ein Stück ja nicht heben. Und nichts ist unangenehmer. So einen großen Kran, der so... Nee. Ja, so wie die Ritter früher, die damals auf ihre Pferde gehen. Nee, das war, die sind so, das wird so romantisiert. Die waren, glaube ich, auch wie haben die denn ganz gekämpft? Ganz arme Hühner. Weil die mussten aufs Pferd von einem Kran gehoben werden. Von so einem automatischen Kran, der dann so gepiept, da ging dann oben so eine Lampe an, dann wurden die draufgehoben. Aber wie haben die denn gekämpft? Wie waren die denn agil im Kampf? Weil ich denke mal, wenn man so Kavallerieangriffe sieht, so in Herr der Ringe oder so, wo wirklich tausende Reiter stürmen, ich denke mal so, die Hälfte der Pferde denkt doch auch so, nope, ich gehe woanders hin und dann findet man sich in irgendeinem Wald wieder oder drehen um oder machen einfach gar nichts. Ja, da gab es so wahnsinnig viele Ausfälle. Das ist ja meine große Theorie bezüglich meiner Wenigkeit, dass man sich totstellen kann einfach. Ja, wir waren mal in einem Militärmuseum, Stefan und ich, in einem Waffenmuseum und alle haben gefragt so, hä, was ist der Unterschied zwischen einem Speer und einer Hellebarde? Und Stefan so, entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Theorie, ja wirklich zu Hellebarden? Nein, zum allgemeinen Kampfwesen der menschlichen Geschichte. Man kann sich einfach totstellen. Oh Gott, dann kommt das Stefan macht wieder ja mit alles seiner, keinen Sinn. Ach Gott. Ja, seitdem habe ich eine eigene Ecke im Museum dekorieren können, so wo die Stefan große Tietze-Theorie ist, die TT. Wo dann einfach ganz groß draufsteht, totstellen, ja, das geht. Totstellen, ja, sehr wohl mit mir. Und dann ist da so eine kleine Ecke, wo ich das demonstriere. Und dann könnt ihr jeden Samstag von 9 bis 10 Uhr bin ich im Deutsches Historisches Museum in Berlin. Könnt ihr mich antreffen? Ich führe da eine kleine Happening. Ja, aber tatsächlich, was viele nicht wissen, es gab ja ein Volk, das diesen ganzen Zyklus durchgemacht hat. Die Etrusker sind ja tatsächlich in die Schlacht gestiefelt. Und dann hat sich's bei den Soldaten immer mehr etabliert, dass sich Leute totgestellt haben während der Schlacht. Und das hat sich natürlich rumgesprochen. Und irgendwann war es dann soweit, dass dieses Totstellen so populär war, dass sich die gesamte Armee totgestellt hat. Und dann war es ein sehr unangenehmes Wiederaufstehen. So ein Hi, hallo. Ja, das hallo, hatte so, oder die hatten so einen Cyborg-Effekt. So, wow, wir haben alle besiegt, weil wir ihr Mutterschiff zerstört haben. Die sind alle umgefallen. Weißt du, bei Star Wars zum Beispiel, wenn dann das Mutterschiff zerstört wird und dann fallen die einfach um. Mhm. Wie so Roboter oder so Cyborgs. Bei iRobot zum Beispiel, dieser Mythos der Roboterarmeen, die man mit einem Schlag alle ausmachen kann. Ja. Das ist eigentlich, was denken die denn, wenn vorhin plötzlich so ein Heer einfach umfällt? Ja. Aber vom TT nochmal zurück zum KfK. Ich war ja sehr fett und es gibt nichts Unangenehmeres als der missglückte KfK. Du willst deine wulstigen Beine übereinander schlängeln. Genau, der MKK. Du willst es und du schaffst es nicht ganz und du merkst, Krämpfe bilden sich schon beim nur kurzen Anheben. Und dann musst du kurz bevor du mit deinem K das andere K erreichst, wieder abdrehen und wieder zurück zur Bodenstation und wieder absetzen. Das ist sehr unangenehm. Aber eines Tages habe ich es geschafft. Wie spielst du das mit deinem Gesicht, dass du sagst, wow, ich kann kein KfK machen und dann, oder hast du einfach durchgezogen? Hast du einfach es ist eher so, mir ist noch was eingefallen und dann stehe ich danach auf, dann hebe ich meinen Wulst. Um ein Stück Körper. Kuchen zu holen. Und das ist so ein Teufelskreis. Es ist wie ein Teufelskreis, ja. Immer wenn du es neu versuchst, dann denkst du, habe ich ein bisschen was abgenommen und dann zack und wieder direkt ins Kuchenbuffet reingefallen. Ja, bei mir ist halt so, dass ich halt, wie gesagt, die Hand zur Hilfe nehmen muss, dann das Bein drüber schlängeln muss. Du kannst nicht die Hand zur Hilfe auf. Muss ich machen. Sonst kann ich im Kino, sonst komme ich im Kino nicht über ein anderes Bein drüber. Was dazu führt, dass mein Knie. Nee, probier's mal ohne Arm. Das schaffst du doch. Nee, nicht mehr. Nimm mal deinen Fuß. So. So muss ich es machen. Aber merkst du, was da passiert? Mein Oberkörper richtet sich auf, 8 Meter nach oben. Ja, ja. Dadurch kann die hinteren Zehen rein, kann nichts mehr sehen. Mhm. Und mein Knie drückt halt vor den Vordermann immer so einen coolen Beat, dass der vor mir halt immer so nach vorne geworfen wird, während der Film läuft. Ja. Wie so ein 4D-Effekt. Wenn gerade so eine Raumschlacht am Start ist, wird immer so nach vorne geschubst von mir. Das ist eigentlich auch eine schlechte Aufgabe, dem Typen vor sich während des Films das zu vermitteln. Das Kinoerlebnis noch ein bisschen cooler zu machen. Man wäre in einem 4D-Film und danach der Kino so, ey, mega krass, ne, wie der sitzt. Habt ihr das auch gehabt? Und also, nein. Diese eine Person hat Spaß, aber dafür müssen 5 Personen auch mit so einem Föhn von hinten und dann so Geruchsstoffe. Ja, auch nicht schlecht. Wann gibt's das eigentlich? Weil es gibt erstaunlich viele Sprüche in so TV-Shows, wo Leute sagen, ja, aber es gibt ja noch kein Geruchsfernsehen. Hm. Warum nicht eigentlich? Warum gibt's kein Geruchsfernsehen? Weil man sagt ja auch, dass man die meisten Erinnerungen und die besten, am stärksten widerrufen kann, indem du etwas riechst. Dann kommt dir da die Erinnerung leichter in den Sinn, weil die Synapsen da stärker zusammenhängen. Hm. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Schwer zu sagen eigentlich, ne? Vielleicht Frage an den Geruchsexperten, ja, okay. Dr. Nase. Hallo? Die Sketchschule. Hallo. Es ist so leicht manchmal. Zu leicht. Ich finde es ganz schön, dass du so umrahmt bist von lauter Gemälden, ja, die an der Wand hängen. Du bist wie so ein sehr erfolgloser Praxisarzt, der keine Diplome hat und deswegen ganz viele Bilder an die Wand gehängt hat. Da, wo normalerweise Diplombilder sind, hat er einfach dann so Spiegel hingehängt. Und wusstest so dieses. Du? Guck mal, das ist ein Picasso-Bild, diese Eule. Ich finde es geil, wenn man einfach mal durch so ein Museum gehen würde, oder so eine Galerie, die gerade so eine Picasso-Ausstellung haben. Weil er hat manchmal einfach nur so schwarz-weiß so Striche gemalt, so Comicbuchfigur. Quasi so eine Art, so ein bisschen Comic-eske Sachen. Stell dir mal vor, so ein Museum erlaubt sich einen Scherz und man sieht die ganze Zeit so ein Bild und dann irgendwann kommt Peter Griffin und dann geht es wieder weiter mit so normalen Picasso-Bildern. Ja. Hat vielleicht sogar Picasso, hat er irgendwie Snoopy gemalt oder sowas? Das kann gut sein. Vielleicht müssen wir da nochmal in alten Aufzeichnungen nachschauen. Stell dir mal vor, Picasso hätte damals so eine animierte Sitcom gekriegt. So Family Guy-mäßig. Doch bestimmt Daumenkino. Das berühmte Picasso-Daumenkino. Bekommen oder was? Meinst du, er hat Angebote bekommen? Klar, easy. Auch für so Background-Malerei und sowas. Bühnenbilder bestimmt. Nee, ich glaube aber hier so. Von 20th Thumpery Fox. Co-Thumpia. Wegen Columbia. War ein bisschen zu weit weg. Wir gucken mal in die Nachrichten von euch. Damals war das ja bestimmt ein großes Bild. Gab es eigentlich mal eine Hochzeit des Daumenkinos? Ich glaube, es gab nie eine Hochzeit des Daumenkinos. Es gab eine sehr lange Niederzeit des Daumenkinos. Und dann kurz mal weißt so einer gesagt hat, nee. Es gab weder vom Daumenkino eine Hochzeit, glaube ich, noch von diesen Socken mit den Augen drauf. Davon gab es auch nie. Das sind so Dinge, da haben sich Leute so Augendrehen weggewandt von. Ja, es gibt ja tatsächlich, ich möchte mal kurz einen Ausflug in die YouTuber-Szene machen. Es gibt da verschiedene YouTuber. Jetzt auch wahnsinnig viel. Die auch wahnsinnig viel Geld damit verdienen, auch jetzt eigene Produkte zu designen und Shampoos und T-Shirts und Modelinien. Aber mein Lieblings-YouTuber Julian Bam hat sich entschieden, nee, ich bringe nicht irgendwie ein cooles Bandana, ein Stirnband oder irgendwie. Bam-Dana. Das wäre cool gewesen. Zum Beispiel raus, nee, der hat sich, ich habe den Namen schon vergessen, aber der hat sich für so eine Holzzepter entschieden. Bam-Poo. Der hat einen Holzzepter entschieden, wo an der Schnur so eine Kugel ist und dann musst du, hat er so ein Holzkörbchen an dem Zepter und dann musst du den Ball so hochflicken und dann mit dem Ding auffangen. Und das ist seine Idee, um als YouTuber Geld zu verdienen. Wo ich denke, ist das so ein bisschen eine Anti-Idee? Also macht er sich darüber lustig vielleicht? Nein, natürlich nicht. Alter, das ist ein Eistrottel. Aber das ist wirklich so ein, was ist der beschissenste Gegenstand der Weltgeschichte? Und da kam bestimmt auch Daumenkino mal. Wirklich, was ist das? Das ist die Frage auch, die wir uns mit dem Podcast UFO-Shop eigentlich immer stellen. Was ist das schäbigste Produkt, das immer noch gekauft wird? Ich glaube, unfreiwillig, unser T-Shirt ist schon sehr nah dran. Ja. Oder die Warnweste. Nochmal Shoutout an, stimmt, wir haben eine Warn. Aber Shoutout an, das finde ich auch nicht schlecht, so ein Unfall, ich nehme mal vor, so ein kleiner Familienvan ist auf dem Weg nach Holland, der Papa hat die Luftmatratze eingebaut und dann, oh nein, der LKW drängt sich von der Autobahn ab, ein grausamer Unfall, oh nein, schnell das Warndreieck draufstellen, schnell die Warnwesten anziehen, die Mutter hat blutigen Oberkörper, werft sie doch schnell, alle haben diese Podcast-UFO-Warnweste an, obwohl sie leider vom Baum fallen. Und dann werden sie leider vom Verkehr erfasst und dann will ich in den Nachrichten groß eine verbrannte, verkohlte Leiche sehen, die eine Podcast-UFO-Warnweste angewickelt. Geil finde ich den Podcast-UFO-Defibrillator, finde ich gut. Dann, was so kommen, die einfach unangebracht ist. Oder dieses, wenn Leute einen anaphylaktischen Schock haben, so einen Allergieschock, einfach dann diese Spritze, dass da vorne einfach das Podcast-UFO draufsteht. Einfach so, sind so Todesqualen oder so ein Inhalator, wenn Leute so einen Asthma-Anfall haben. Das finde ich geiles Merchandise. So, wo kommen die am unangebrachtesten ist. Das ist eigentlich nicht schlecht, so, da kann man echt drüber nachdenken. Oder einfach so eine Bohrmaschine oder irgendwie sowas. Das sind einfach total schlechte Qualität. Wir müssen echt nochmal arbeiten. Shoutout an Donny O'Sullivan, der hat heute mit Netflix gesprochen und hatte das Podcast-UFO-Shirt an. Vielen, vielen Dank, mega coole Aktion. Leider ist es einfach wahnsinnig hässlich und man erkennt auf keinem Screenshot, den irgendwer uns geschickt hat, dass es das Podcast-UFO-Shirt ist, wenn man nicht weiß, dass es das Podcast-UFO-Shirt ist. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache, dass sich die Podcast-UFO-Gemeinschaft geheim erkennen kann. Wir haben ja auch mal dieses Daumenzeichen eingeführt. Unser Marketingchef ist gerade neben uns, hat sich hier erhangen. Ja, das stimmt. Wir haben auch dieses Daumenzeichen eingeführt, dass man die beiden Daumen der beiden Hände ruckartig aneinander führt. Das ist der Podcast-UFO-Erkennungsgruß. Wird leider nicht so gut umgesetzt. Wir haben tatsächlich mal versucht, wir sind ja mittlerweile starke Running-Gag-Verächter, sage ich mal, und im ewigen Kampf gegen den Running-Gag. Wir haben aber mal tatsächlich versucht, einen Running-Gag zu etablieren im Podcast-UFO. Ich fände es mega interessant, was jetzt die Zuschauer denken, was der Running-Gag ist, den wir versucht haben zu etablieren. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt, Stefan. Ich höre zu. Der Begriff Smisma. Stimmt. Wir wollten mal den Begriff Wir wollten mal, wir wollten so, ja, so wie Seinfeld, so Yada, Yada, Yada oder irgendwie sowas, was so popkulturell einen Anklang gefunden hat. Kirby ist pretty good. Sowas in der Richtung wollten wir auch einführen. Und das haben wir versucht mit Smisma und haben immer versucht, in alten Folgen, so ihr könnt es mal anhören, so ich glaube in Folge 4 bis Folge 18 oder so, dann haben wir kläglich einfach damit aufgehört, haben wir versucht, irgendwie Smisma, so als von wegen so Lirum Larum. Ja, weißt du, man muss sagen, Lirum Larum trifft den Nagel schon ganz gut. Ziemlich perfekt eigentlich. Und Smisma ist eigentlich nur lose daran angelehnt. Ja. So unkreativ daran angelehnt. Ja, gut, Alter, war schon das Smisma. So, also da haben wir versucht, wir werden es auf jeden Fall jetzt mit dem Hammer in euer Bewusstsein einstampfen. Kann man sowas erzählen? Können wir nicht erst die Shirts machen und dann den Insider? Können wir nicht erst mit dem Smisma-Shirt machen? Ich glaube, wir haben sogar noch das Textdokument von unseren ersten T-Shirts. So, meine Idee war, so wie Run DMC, so mit diesen roten Streifen oben und unten, Smisma zu machen. Vielleicht kann das mal jemand designen da draußen. Ab nächste Woche. Ja, also Run DMC oder Muse, das Muse-Logo ist auch so ähnlich, aber dann da einfach oben Smi und ein Sma. Ja, Smisma. Einfach so der erfolgloseste Running Gag der Geschichte einfach so. Aber drück doch mal irgendwie oben drauf so ganz kleinen Trademark des Podcast-Suche oder so, damit man sich erkennt. Ich glaube, Memes und Running Gags sind unmöglich zu erzwingen. Ich glaube, das geht per Definition nicht so. Da hat das Internet oder die Gesellschaft ihr eigenes Bewusstsein. Wie sich Spitznamen geben. Hast du ja auch schmerzlich festgelegt. Hat sie nicht durchgesetzt. Aber mittlerweile schwappt so ein bisschen rüber. Bambucha. Das hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Bambucha oder was meinst du? Bambucha. Trinke Fanta, sei Bambucha. Was war das denn nochmal? Und das ist nämlich genau das Gleiche. Das ist wie sich einen Spitznamen geben oder sich einen Running Gag überlegen. So Marketingkampagnen, die gehen in 80% der Fälle nach hinten los einfach. Mhm. Trinke Fanta, sei Bambucha. Hat keinen Sinn gemacht, sollte weird sein, sollte auch, glaube ich, keinen Sinn machen. Aber das hat sich auch nicht durchgesetzt. Das stimmt, ey. Aber von Nike gab es doch auch mal irgendwie sowas, dieses mit. Just do it, der brillanteste. Nee, wo dann Ronaldinho so krass gedribbelt hat und dann war irgendwie. Wow, immer, Achtung, Leute, Florentin begibt sich in unbekanntes Terrain. Nicht irgendwie, ich denke jetzt an Bon Jovi oder Bon Jovi, aber es war was anderes so. Oh Mann, ey, wie hieß das nochmal? Omigatorium, Alcantari. Ariletto, Wolkenköpfchen, irgendwas in der Bonivar. Warte, ich komm da. Wir mussten an dieser Stelle 10 Minuten das Podcast ausschneiden. Nee. Bon Atoll, warte mal. Fühl mich ein, wo bist du gerade gedanklich? Bist du in der Werbewelt? Ja, ich bin in der Werbewelt und da gab es dann irgendwie immer so ein Claim oder so, wo so Sportmarken dann so, wo Ronaldinho dann so krass gedribbelt hat als Achtjähriger und dann hat man das gefilmt im Nachhinein und dann hieß es noch so. Ah, Mann, du meinst, ey. Du meinst den Fußballer jetzt oder sowas? Nein, da gab es dann so einen Spruch, irgendwas Brasilianisches, so. Ruf mal Philipp Hauptmann an. Bonita. Yogi Bonita. Yes! Oder, Leute. Yogi Bonita? Hä? Was soll das denn bedeuten? Warte mal, Yogi, bin ich jetzt komplett bescheuert? Warte. Das ist irgendwie so ein, dein Unterbewusstsein hat so ein Anagramm gebildet. Das ist Anagramm von ich hab Hunger oder sowas. Gib mir noch mehr Kuchen. Nee, nicht Yogi Bonita. Ach shit, ey, fuck. Aber das könnt ihr auch schon mal direkt auf die T-Shirts drucken. Was war, komm, du weißt doch, was ich meine. Nein, ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber Bambucha, ey. Aber das kennt man noch, ne? Aber sonst weiß man nicht. Das Ding ist ja auch, die Schwierigkeit jetzt, Beispiele dafür zu finden, für Werbeclaims, die nicht funktioniert haben, ist ja, dass deren stimmt, Quintessenz ist, nicht funktioniert zu haben. Nennt mir mal jemand eine unbekannte Band. Ja. Na gut, fallen mir jetzt 3 ein. Auf meiner grandiosen Vergangenheit. Und 3 war die größte Zahl, die mir eingefallen ist. Das war tatsächlich, ich habe ja früher die Simpsons-Comics gelesen. Und manchmal. Die sind ja rückblickend nicht so wahnsinnig lustig und so, aber manchmal war da so ein Gag drin und da gab es einen Gag. Es gibt, glaube ich, aus meiner Kindheit so bestimmt so 10 Gags, an die ich mich erinnere. Die kriege ich jetzt nicht alle zusammen natürlich, aber wo ich mir wirklich lange dachte, so, das ist ein genialer Gag. Das ist brillant. Und einer der besten Gags, vielleicht war es aus der Serie oder aus Seinfeld, keine Ahnung, oder aus Bruce Allmächtig oder sowas. Und irgendwann gibt es so eine Dokumentation von dem Daumenkino. Und da gab es eine Szene im Schulbus und dann sagt der Schulbusmeister, sagt dann sowas wie, ja, sind alle da, können wir losfahren? Und dann sagt der Schulbus erster Mart, sagt dann sowas wie, wer nicht da ist, sagt hier. Und dann sagt niemand hier und dann so, ja, okay, alle da, wir fahren los. Und du saßt da und ich dachte in mir, deinem Strandkorb. Das darf doch nicht wahr sein. Oh! Ich mach was mit Comedy. Einfach, Das war wirklich so ein Erleuchtungsmoment, wo ich mit. Wo man auch nicht lacht, ne? Ganz, sorry. Okay, laufen wir noch. Alles gut. Nee, passt schon. Aber das war tatsächlich einer der Gags. Erinnerst du dich an Gags aus deiner Kindheit? Ah, worüber hat der 14-jährige Stefan gelacht? Laut gelacht. Bei mir war King of Queens ganz oben in der Liste. Und ich finde es so lustig, da gibt es eine Folge, die fängt an, das Code-Opening ist wie Doug Heffernan seinen Anrufbeantworter erreichen will und der einfach dann zu Hause bei sich durchklingen muss. Und Arthur immer rangeht, ja. Und es über 10 Minuten lang geht, was eine lächerliche Zeit ist für diesen einen Gag. Aber die melken den. Und ich finde es so lustig und finde ich immer noch super lustig, weil am Ende artet es einfach in so einem Geschrei aus, weil Arthur noch wieder rangeht und dann sagt er, okay, ist halt Gewohnheit, geht dann aber in die Küche, um davor zu fliehen, aber da hängt dann auch noch ein Telefon und er geht wieder dran. Was auch grandioses Timing ist. Wow. Geil. Der Vater von Ben Stiller. Jerry Stiller. Ja, Jerry. Ja. Das ist übrigens der, und das ist der Onkel von Jerry Seinfeld. Nein. Wegen Jerry, da jetzt. Aber, das war jetzt wahrscheinlich. Viele, Grower. Viele hatten da draußen jetzt wahrscheinlich genauso den Moment wie ich damals, dass sie am Strand liegen und denken so: What? Wow. Ja. Bist du so ein Strandtyp, so ein Strandkorbtyp? Ich kann mir gut vorstellen, wie du mit so einer kleinen, aber also etwas altmodischen, aber noch nicht zu alten Badehose da so hängst, in so einem, dann schön dir so ein Bierchen aufgemacht hast, schön die Bildzeitung auf und in so einem Strandkorb liegst. Ich bin ja der jüngste meiner drei Brüder. Ja. Das heißt, ich bin der jüngste der Kinder meiner Eltern. Ja, das haben alle schon beim ersten Mal verstanden. Das heißt, du bist ja quasi der am zuletzt geborenste deiner Eltern Nachkommen. Das heißt, meine Eltern sind überdurchschnittlich alt im Vergleich zu mir. Ich habe relativ alte Eltern. Ja, habe ich auch. So, und jetzt war ich mal am Strand, da waren wir in Urlaub und dann war so die Nachbarsfamilie, da hatten wir so Urlaubshäuser und die Nachbarsfamilie, da habe ich mit den Kindern so abgehangen und dann haben die mal gesagt so, hey, hast du nicht Bock irgendwie mit uns zum Strand zu kommen eines Tages? Bin ich da mitgegangen, dann sind wir da zum Strand gegangen, irgendwie Handtuch aufgebreitet, hingelegt und dann irgendwie sowas. Und dann habe ich dann letztens gesagt so, ja, keine Ahnung, habe ich so erzählt, so, ja, wir waren einkaufen und ich war mit meinem Vater im Urlaub. Okay, ich bin bereit. Aber Entschuldigung, dass du mittlerweile so alt bist, dass deine Körpergeräusche und deine Aufstoßgeräusche mittlerweile einfach so eine Story kaputt machen. Weil, was ist denn jetzt passiert? Und auf jeden Fall. Die Family Guy Cutaway, wo er diese Dad Noises macht die ganze Zeit und dann einfach die ganze Zeit in seinem Sessel sitzt und so wie an, ja. Und das ist mittlerweile auch Florian. Wenn man so beim Leben zuguckt, denkt man die ganze Zeit, wow, die letzten Jahre. Ja. Also so viel zum Thema Strand. Ja. Und es kommt trotzdem wieder in so ein Best-of von so einem Scheiß. Weißt du, dann macht man trotzdem wieder ein Best-of aus deinen Anekdötchen. So, das ist trotzdem, das ist immer noch besser als die beste Stefan-Geschichte für Leute. Aber um es ganz kurz zu Ende zu bringen. Ja, bitte. Dann war ich am Strand und ich war mit meinem Vater im Urlaub, er war aber nicht dabei am Strand. Und dann hat dieser andere Junge zu mir gesagt, so, da meinte ich eben, habe ich da kurz davor die schlechteste Anekdote aller Zeiten, Alten. Nein, weil meine Brüder sind älter als ich. Ja, verdammt. Storytelling vom Meister. Und er schreibt beruflich Drehbücher. Und auf jeden Fall, also mein Vater war nicht mit am Strand, aber ich war mit dem Nachbarsjungen. Ja. Und ich glaube, wir waren da so ein, zwei Tage oder so gerade im Urlaub, in diesem Urlaubshaus. Und ja, dann sind wir halt zum Strand gegangen und dann meinte der so, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon irgendwie alles ausgebreitet, ne? Also ich hatte dann irgendwie meine Badehose dabei, meine Schwimmnudel, Poolnudel, alles dabei. Und dann lege ich mich da so hin und wir kommen halt so ein bisschen ins Gespräch und ich erzähle ihm halt so nebenbei, jetzt nicht irgendwie von wegen so, oh, das musst du jetzt unbedingt hören, sondern halt einfach so nebenbei habe ich irgendwie erwähnt, dass ich einkaufen war. Dann hat er, also die, das andere Kind hat dann gefragt so, ah, warst du einkaufen mit deinem Opa? Und ich so, nee, das ist mein Vater. Dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam. Das ist mein Lieblingspodcast. Die erzählen immer lustige Sachen. Dam, dam. Abspann. Aber jetzt müsste der Abspann kommen. So acht Minuten lang. Credits. Und der Kameramann. Aber auf jeden Fall war dann die Stimmung zwischen uns aus irgendeinem Grund so schlecht, dass ich irgendwann wieder gegangen bin, weil es so unangenehm war, dass dieses, oh, sorry, nicht, okay, dein Vater, das ist im Raum, und irgendwann bin ich einfach gegangen und seitdem war ich nie wieder an einem Strand. Nie wieder im Urlaub. Weil ich da einfach eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Oh Mann. Okay. Woo, woo. Ich glaube, eine Anekdote schaffen wir noch, oder? Das kriegen wir noch hin. Es war ja Karneval und wer uns kennt, weiß, wir lieben Karneval, wir gehen feiern Karneval. Was hast du dieses Jahr? Was bist du gegangen? Ich war in Hamburg, bin geflohen komplett, hat mich nicht interessiert. Es waren dieses Jahr, habe ich das Gefühl gehabt, viele so diese ironischen Kostüme, sind ja sowieso immer ironisch, aber da gab es halt, bei Facebook hat man das ja gesehen, diese kleinen Männer, die einen Mann auf dem Kopf tragen. Es war dieses kleine Kostüm, was so die Arme von sich trägt. Ich falle jedes Mal drauf rein. Wo ich mir jedes Mal das denke, ein lustiger Zwerg, der einen Mann auf dem Kopf hat. Der reitet auf einem Hund. Jedes Mal lustig. Ja. Ja, aber das habe ich heute dieses Jahr ein paar Mal gesehen. Ich bin auch geflohen. Ich habe auch nicht so viel davon mitbekommen. Aber ich finde es so lustig, einfach dann, man kriegt halt, obwohl ich in Köln wohne, halt das nur am Rande mit, weil ich morgen zur Arbeit komme und abends wieder fahre. Und da kriege ich halt dann ein bisschen was mit aus in der U-Bahn. Aber dann ist halt schon diese Feierlaune in den Gesichtern verflogen. Ja. Und ich finde es jedes Mal aufs Neue herrlich, wie dann der Dino mit seinen lustigen großen Antennen in der Bahn sitzt und einfach sauer ist. Ja. Das ist immer wieder das Größte. Das ist einfach wunderschön, ja. Ich war im Zug unterwegs, auf dem Weg nach Hamburg im ICE und es gab große Wetterprobleme und alle haben sich beschwert über den Ausfall der Züge und es ist einfach nichts Schöneres, als irgendwie so ein süßes Maikäferchen zu sehen, das auf den Schaffner einbrüllt und dabei wackeln die Fühler so süß und du denkst einfach so, ja, einfach die Definition von ich kann sie gerade nicht ernst. Aber dann müssen sie auch in der Rolle bleiben, finde ich. Ja. Da muss man sagen, ich habe nicht meine 18.000 Maikäferkinder, die Eier habe ich nicht nur gelegt, um hier jetzt in der Bahn zu sitzen, um zu spät nach Hamburg zu kommen. Und so lustige Sachen dann. Ich Comedy-Podcast. Ich erinnere mich noch beim Fasching. Ich komme aus Bayern, da hieß es Fasching. Und lächerlich. Da bin ich mal als Harry Potter gegangen. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe damals. Du bist als Dudley gegangen. Du bist unfreiwillig als Neville gegangen. Ich bin 364 Tage meines Lebens als Dudley gegangen. Aber am letzten wollte ich dann doch nochmal als Harry gehen, als Held der Geschichte. Harry. Und ich habe lange Harry Potter gesagt, weil du liest das Buch. Woher sollst du wissen, dass der Harry heißt? Mein Vater, der ist ablehnend, Englisch zu sprechen. Und er sagt, dieses Buch ist auf Deutsch geschrieben, also heißen die Namen auch auf Deutsch. Und da habe ich ihn gefragt und da hat er diese ganzen Dan Brown Bücher gelesen, übrigens auch an der Ostsee, als ich noch jünger war, im Strandkorb. Und dann steht auf der deutschen Fassung auch Dan Brown. Dan Brown hat die Bücher geschrieben und hat die gelesen und dann hat er die ganze Zeit gesagt, was ist heute passiert, was hast du gelesen? Ja, also Robert Langdon, Langdon ist durch die Stadt gelaufen und hat Robert Rätsel Langdon gelöst. Das war immer Robert Langdon, deswegen war es für mich ganz seltsam, die Filme zu sehen plötzlich, wo sie Robert Langdon gesagt haben, wo ich erstmal dachte, wow, ganz kurz, Filmschnitt. Aber das kennt man heute gar nicht mehr, wenn man einfach so mit PR-Material vollgeballert wird. Aber zum Beispiel, als die neue Konsole nach dem GameCube von Nintendo auf dem Markt war, ich habe die lange Y-Eye genannt. Y-Eye. Weil ich nicht wusste, wie man das ausspricht. Und weil du dich selber in Frage stellst. Ja, und irgendwann hieß es dann so wie und ich so, jo, ich bin Vollidiot. Ja. Da, so sagt man dazu. Und Früher als Kind habe ich dann viel zu früh für mein Alter, habe ich diesen grauenvollen Roman Puls von Stephen King gelesen. Mhm. Und der spielte halt die ganze Zeit in Massachusetts. Massachusetts, die ganze Zeit. Bis ich irgendwann mal gesagt habe, wow, habe ich Leuten von meiner Geschichte erzählt, wow, und da geht es um Handyverrückte und die haben alle so ein Signal gehört, sind alle auf Reset gesetzt worden und das Ganze spielt in Massachusetts in den USA, kennt ihr vielleicht, wenn ihr so große Stadt, alle so, das heißt Massachusetts. Das sind diese Dinge, die man dann liest nur, die kann man nur lesen. Aber mir war es lange Harry Potter und dann irgendwann habe ich angefangen, die englischen Bücher zu lesen und Hermione. Hermione. Bei mir war es Hermione. Und ich dachte mir, where the fuck is Hermione 2? Hermione 2, Hermione 3. Where is she? Hermione, einfach so, keine Chance. Einfach. Ron. Ja. Das ging jetzt nicht, ne? Ja, Ron ist schwierig falsch auszusprechen. Ron? Ne, ich dachte jetzt auch wegen One. Gibt's eigentlich so ein Aaron? T-Shirt? Gibt's eigentlich Ron DMC? Und dann so Ron Weasley irgendwie, so einen coolen Street-Style? Das Problem ist ja, dass neben dem Ron DMC kein Gesicht mehr zu sehen ist. Also wäre das per se wahrscheinlich ein Gag der Unmöglichkeit. Okay. Ein weiterer Gag der Möglichkeit. Aber ganz kurz, ich wollte es nur abschließen. Ich war auf dem Fasching und habe mich als Harry Potter verkleidet. Aber man wusste nicht, wie Harry Potter aussieht. Also du wusstest jetzt nicht, wie die ganzen Uniformen aussehen und was die so für Sachen tragen. Ach so, weil das so früh war. Ja, genau. Also ich hatte nur das Buchcover. Und dieses Buchcover habe ich letztens auch wieder gesehen. So dieses uralte Buchcover, so mit diesem Comic-Harry. Mit diesem Gesicht, was sich immer so reinschiebt von unten. Richtig, das ist so die Fotobomb einfach. Man so, denkt so, immer nur, hallo. Man denkt immer nur, erst war das Foto da von diesem voll schönen Schloss und plötzlich kam einfach so ein Typ, der sich so aus dem Untergrund hochgeschoben hat plötzlich und ja, dann da war. Aber und gut, dann haben die aus Versehen gemalt. So ein großes Panorama von so einem Schloss und Harry steht so ganz klein in einem Fenster und dann so ein Pfeil so, da, das ist der Protagonist. Weil es ist immer unrealistisch, dass der Protagonist ganz weit weg ist von der Akademie und dann so reinguckt. So. Auf jeden Fall sah ich total bescheuert aus. Ich hatte so einen Hexenhut auf, ich hatte so einen Glaszauberstab in der Hand, wo so Glitzer hin und her geflossen ist in dem Stab. Ich hatte einen Umhang auf, ich war irgendwie so als halbe Hexe geschminkt und so bin ich als Harry Potter gelaufen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es kommt nicht an und habe immer gesagt so, hä, und dann haben alle Kinder gefragt, so, und was bist du? Und so, ja, das ist was aus Star Wars. Aber das kennen nicht viele. Trottel. War unsichtbar. Unsichtbarkeit ist immer gemacht und weggegangen. Oh, auch nicht schlecht. Man braucht, um als Harry Potter zu gehen, eigentlich nur möglichst viele Tapeten. So, oder so Tapeten, gemusterte Umhänge, um ja, dann möglichst überall, oder man kann, du weißt ja eigentlich, wo du, in welcher WG feiert und landest am Ende. Einfach mal kurz vorher ein Foto aus der WG bei Facebook stalken. Kleiner Tipp hier an der Stelle. Fasching-Tipp, kurz gucken, was haben die für eine Tapete und dann dementsprechend eine Decke besorgen und dann den Tarnumhang von Harry Potter schlecht, ja, umsetzen und dann sieht man dich nicht. Oder einfach kurz fragen, so könnt ihr mir kurz ein paar Bilder von euren Wänden schicken im Vorhinein. Ich habe da was das ganz. Das ist generell auch immer eine gute Frage, aber diese Frage stellt man sich ja eh vorher. Die erste Frage, die ich stelle, nach wann kann ich kommen, ist, wann kann ich wieder gehen? Ja. Und die dritte Frage ist, was habt ihr eigentlich für Wände? Ja. Das ist eigentlich keine schlechte, die man fragen kann. So, hey, hast du Bock auf die Party zu? Ja klar, wann kann ich wieder gehen? So ab 10, okay, cool. Ich finde, neulich habe ich mal eine Einladung bekommen, wo unüblicherweise drauf stand, bis wann die Party geht. Ah ja. Finde ich super cool. Mega gut. Mega du, geil. Du weißt, du kannst 20 Minuten davor kommen und dann so, hey Leute, ja, ich kam noch von einer anderen Party. Und dann, oh, ihr schon echt krass. Shit. Ich hätte noch die Nacht durchgefeiert. Dancing it away. Ja, wir gehen noch in die Bar. Ja, alles klar. Ich liebe Partys mittlerweile, die von Familienvätern gemacht werden, weil man weiß, die gehen nicht lang. Die können per Definition nicht lange gehen. Ja. Und dann heißt es irgendwann, wir haben das Kind der Nachbarin gegeben. Oh, fuck. Ja, scheiße. Würde heute Abend, ein Kollege von uns feiert heute Abschied und unsere ganzen Kollegen feiern und saufen gerade und wir sind pflichtbewusst und nehmen hier einen Podcast auf. Ich liebe das gerade, ich liebe das. Mega gut. Die beste Ausrede zu haben. Einfach eine Ausrede zu haben, die nicht gelogen ist. Ja, auf jeden Fall. Das ändert ja nichts. Also wir sagen jetzt, wir müssen einen Podcast aufnehmen, sonst sage ich auch einen Podcast aufnehmen. Aber jetzt fühle ich mich nicht schlecht, weil ich es wirklich mache. Und ich wurde vorhin von zwei extrem attraktiven Kolleginnen gefragt, so hey, wir feiern irgendwie noch, hast du Bock, irgendwas trinken zu kommen? Anna, ihr wisst ja. Und ich so, nee, sorry, ich muss noch einen Podcast aufnehmen und so. Und alle so, ja. Aber ich dachte so, ja, ihr könnt ihn danach anhören. So, der existiert ja, so, das ist ja Beweis. Und dann haben die mich. Falls ihr euch fragt, warum Florian nicht so wahnsinnig beliebt ist in der Firma, dann aufgrund solcher Speeches. Ja. Ah, schon lustig. Ist schon immer lustig. Das stimmt. Ja, da, was ist da das, sagst du was. Was ist das an der Wand da? Das frage ich mich immer, wenn wir in diesem Raum sind. Das ist die Flucht der Karibik-Münze. So, da ist einfach nur, hängt so tellerförmig, wie ein Bild, als wäre es ein Bild, hängt an der Wand so eine große, so ein Medaillon. So ein riesengroßes, goldenes, wie das Flucht der Karibik-Medaillon. Ich habe Flucht der Karibik ja 13 Mal im Kino gesehen und ich dachte mir immer so, je häufiger du irgendwas siehst, desto unrealistischer wird es, weil du irgendwie immer so Details raussiehst. Und über einen Großteil des Filmes trägt ja Elizabeth Swann die Münze um ihren Hals als Kette. Und ich dachte mir immer so, hä, das sind doch Goldmünzen. Warum sind da Löcher drin? Und dann irgendwann später sieht man, dass sie die auch reinwirft wieder in diese große Schatztruhe zu den anderen Münzen. Okay. Und da sieht man, ja, in allen anderen sind natürlich keine Löcher drin, weil das sind Goldmünzen. Da sind keine Löcher drin. Und ich habe auch 180 Mal diesen Film gesehen. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, wie Jack Sparrow, da gibt es diese, wenn du den Film so oft gesehen hast wie ich, dann kennst du diese Szene, wo er am Anfang flieht. So, und dann gibt es nämlich wieder zum ersten Mal von, ich meine, ist nicht Cutler Beckett oder so, wieder festgenommen in dem Dorf und dann hat er diese berühmte Verfolgungsjagd, die in der Stadt, die dann zu Will führt. Elizabeth als Geisel nimmt erst und dann flieht. Ja. So, und dann gibt es diese Szene, wo er erstens, ich halte dich für komplett erlogen und erstunken. Erfunden gar? Komplett erfunden, würde ich sagen. Das ist so nicht passiert im Original. In der Bibel stand das so nicht. So, und dann hat er da erstmal macht er diese Geste, wo er dann auf so ein kleines Rad dreht, auf dem Steg. Und dann dreht sich das und dann wird er hochgezogen von so einem Kran. Ja, der fährt die Kanone runter und durch das Gegengewicht zieht er sich dann hoch. Dann läuft er ein bisschen, dann wird er erstmal, dreht er sich dann im Kreis und Leute schießen auf ihn. Und das halt, dass sie nicht treffen, verstehe ich nicht. Ja. Weil erstmal drehen sie auf Augenhöhe und dann dreht er sich ja, wenn er in dem Moment, wo er von denen weg sich dreht, haben die eigentlich ungefähr 2 Sekunden lang freies Schussfeld. Naja, gut. Ja, geschenkt, gekauft. Filmlogik, Dann rennt er ein bisschen, habe ich nie verstanden. Dann hat er hat Handschellen. Ja. So. Und dann plötzlich gibt es dieses Seil und er hängt sich dran und wird und reißt über den ganzen See, wie so Tarzan-mäßig, an dieser Seil, wie so eine Seilbahn halt. Ja. Aber er hat ja quasi einen Hohlraum. Das heißt, die Handschellen bilden mit seinen Armen und seiner Brust ein O. Wie kann er da jetzt drüber? Und zwar macht er dann einfach, aber dafür ist die Kette nicht lang genug, er schmeißt so drüber, nimmt dann das andere Ende. Genau, so macht das, ja. Ja. Ich habe mir den extra nochmal angeguckt. Ich auch. Ich habe mir extra mal angeguckt, aber er führt die Handgelenke zusammen und durch den stehende Schlaufe wirft er die über das Seil und hält die Schlaufe auf der anderen Seite fest. Was eine geniale Idee. Das ist so clever. Ich habe das damals im Filmfehlerforum tatsächlich diskutiert. Fehler-im-film.de habe ich mich lange rumgetrieben im Filmfehlerforum und solche Sachen rausgeguckt, weil ich sehr einsam war. Tatsächlich. Das ist der Hauptgrund, ja, und mir einfach Filme ruinieren wollte. Das sind die schlimmsten Menschen, die Filmfehler suchen. Ja. Das ist grausam. Ich weiß. Also die einzige Freude, die man an Filmen hat, ist, sich der Fiktion hinzugeben und dann zu sagen, wir suchen jetzt einen Fehler da drin. Es ist furchtbar. Du bist ein Unmensch. Und die ganzen Leute aus deinem Scheißforum auch. Ich weiß, ich war ein riesen Arschloch. Ich war früher Anglizismusgegner, habe jeden korrigiert, der irgendwas gesagt hat. Und auch hier, Jack Spatz, irgendwie wäre so nicht durchgekommen. Das gab es zum Beispiel in WoW, in World of Warcraft, gab es eine große Lokalisierung, dass alles aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde und auch die Eigennamen der Charaktere. Also da gibt es dann eine Jaina Proudmoore, die heißt dann später Jaina Prachtmeer. Also ihr Name wurde auch einfach übersetzt. Weil jeder weiß, dass Moore mehr heißt. Ja, das ist genauso, wenn du Jack Sparrow halt in Jack Specht übersetzen würdest, der halt dann schon mal nicht mehr so cool ist. Oder Jack Spatz, glaube ich. Es wäre auch nicht Jack. Jack Spatz. Ich würde mal behaupten, es wäre auch nicht Jack. Jakob Spatz. Ja, es wäre Jakob Spatz, der gegen Kapitän Jakob Spatz. Der gegen Wilhelm Dreher kämpft. Und Elisabeth Schwan. Erleben zusammen eine romantische Reise. Wilhelm Dreher und Jakob Spatz. Das ist schon echt. Und man kann auch die Musik nicht mehr vorstellen. Das ist eher so eine romantische. Wilhelm Dreher und Jakob Specht auf großer Reise. Aber zusammen wollen sie die Goldmünzen des fiesen. Der Barbarossa. Barbarossa auf der schwarzen Perle besorgen. Ja, aber genauso war das damals auch. Da haben sich viele darüber aufgeregt, aber ich war da Parteilinie. Ich habe auch alle nur noch beim übersetzten Namen genannt. So, das war dann auch für mich völlig in Ordnung. Mhm. Ja, war eine harte Zeit, aber auch scheißegal, ne, wenn man drüber nachdenkt. Auch ziemlich scheißegal. Aber warum erzählen wir überhaupt euch Dinge? Erzählt uns ja mal was. Weißt du, wir geben uns das Film. Ey, lass uns mal wieder auf Kommentare eingehen. Ja, oh ja, das ist immer so viel lustig. Die Podcast-UFO-Kommentare. Ist ja nicht so, dass ich da immer unseren Hass rausschneiden muss, den wir plötzlich verfallen. Danke für eure App-Ideen übrigens. Wir haben, der Gewinner hat sich noch, die Gewinnerin hat sich noch nicht gemeldet. Ne? Gehe ich recht in die Annahme? Ja. Also Nina, Laura oder Rebecca oder einfach mal. Übrigens, das große PayPal-Update mal ganz kurz. Ganz kurz. Dass wir es ganz mal abgehakt haben. Das Konto wurde eingefroren und wir stehen im rechtlichen Clinch mit PayPal. Wenn also irgendwer da draußen Anwalt ist oder jemanden bei PayPal kennt, wir erreichen dann niemanden. Die Rechtsabteilung schottet sich komplett ab von uns. Die wollen nicht mit uns sprechen. Das Service Center lässt mich nicht mit der Rechtsabteilung sprechen, die unser Konto komplett eingefroren haben. Das ist ein Riesenscheiß, der da passiert ist. Das Geld drauf im Konto, das haben wir jetzt offensichtlich verloren. Ja. Und dann kam es zu der Situation, wo man mir gesagt hat am Telefon, ja, wir haben sie gesperrt. Sie bekommen aber das Geld, wenn das ihr Konto ist, nach 180 Tagen aufs Konto geschrieben. Und dann habe ich kurz einen Moment gehabt, wo ich dann ruhig war am Telefon. Und dann habe ich mich aufgeregt darüber. Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil ich mir ganz kurz überlegen musste, ob das richtig ist, dass die das machen können. Weil da ist viel Geld drauf. Und die haben gesagt, dann kriegen sie es in 180 Tagen. Dann habe ich kurz überlegt, 180 durch 30 zweimal ungefähr, um die Welt. Durch 30, das sind ungefähr 6 Monate. 6 Monate ist ein halbes Jahr. Können die das machen? Ein halbes Jahr unser Geld. Und dann habe ich gesagt, Das ist ja wohl das ist ja nicht möglich. Sie können doch nicht uns ein halbes Jahr das Geld wegnehmen. Da habe ich kurz überlegt, ob man das mal sagen kann. Habe ich gesagt. Dann hat der andere gesagt, ja, da haben Sie recht, das ist eine sehr lange Zeit. Da dachte ich mir, Gott sei Dank, ist es eine lange, weil ich habe keine Referenzen in meinem Leben. Ja. Ich habe keine Referenzen. Der Grund, warum ich eigentlich eine Freundin brauche, scheiß auf diese ganzen anderen Sachen. So, wow, man hat jemanden in seinem Leben. Fuck it, brauche ich nicht. Ich brauche jemanden, der mir sagt, dass es wo man so ganz kurz die Ohrmuschel zuhält und dann Schatz, die wollen 80 Cent für einen Liter Milch, ist das viel oder ist das wenig? Avocado kostet 20 Euro, ich habe jeglichen Sinn fürs Geld verloren, weil ich reich bin. Ist es viel oder wenig? Ja. Und ich hab keine Referenz gehabt. 180 Tage haben wir kein Geld mehr. Was? Keine ist das, Ahnung. Können die das Fristen mit mir machen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wirklich so 50-50, so yay oder was? Woran liegt das denn, dass wir so weltfremd sind? Ja, keine wir Ahnung. Wir leben so in eigenen Elfenbeintürmen. Ja, ich glaube, keine Ahnung. Auch ist Elfenbein so wertvoll? Weiß ich nicht. Gibt's das? Ist das ein Sprichwort? Das gibt es schon. Man weiß es einfach nicht. Wir schauen mal ganz kurz, wir versuchen mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und das machen wir immer durch unsere räudige Community. Und zwar Kannst du mal unscheiß aufhören, meinen fucking Jingle. Ich wusste nicht, ob du dich räusperst oder ob das ein Intro sein soll. Ich lese einfach mal den letzten Kommentar vor. Der kommt von Damien Chazelle. Nee, von Shamian Dazelle. Funny, because it's a wrong name. Der schreibt, ihr seid immer am lustigsten, wenn ihr euch selbst und das, was ihr sagt, nicht ernst nehmt. Wenn es dann um sowas wie eine ernst gemeinte Diskussion geht, muss ich mit den Augen rollen. Das, was schon etliche Male woanders gesagt wird, wird hier als intelligente Analyse behandelt. Es wäre wenigstens interessant, wenn ihr euch gegenseitig nicht immer nickend zustimmen oder einfach mal den anderen Standpunkt vertreten würdet. Ich muss nochmal dazu sagen, wir stimmen uns zu, weil wir beide massiv intelligent sind, massiv reflektiert sind und die objektiv richtige Meinung immer haben. Was soll das denn heißen? Einstein, E ist gleich MC². Nee, Entschuldigung, Albert, da muss ich jetzt ganz kurz mal den Gegenstandpunkt vertreten. Ich glaube, wenn du drüber nachdenkst, dann, das wurde überall schon mal gesagt und du solltest mir was Eigenes ausdenken. Ja, nur, das ist halt blöd. Widersprechen des Widersprechenswillens führt halt nirgendwo hin. So, und auf der anderen Seite denke ich mir, wir sind ähnlich sozialisiert, haben ähnliches Leben, natürlich stimmen wir uns mal zu. Ja. Auf der anderen Seite stellen wir aber auch nicht unsere Theorien als die super Sachen dar. Nee. Ich würde sagen, das ist im Gegenteil. Das ist ein räudiger Podcast einfach so. Das ist hier wirklich untere Mittelklasse. Ein Lumpen-Podcast. Ja. Ihr müsst euch auch nicht, immer so schick machen. Zieht euch mal eine Jogginghose an oder irgendwie mal so einen schönen Schlabberpulli oder einfach mal so einen Bademantel. Geht's denn nicht auch so, dass du am liebsten im Bademantel leben würdest? Boah, ich hatte lange Zeit einen Bademantel. Ich hatte lange Zeit einen Bademantel und der war richtig groß und es gab nichts Cooleres, als Treppen runterzulaufen mit diesem wehenden Bademantel. Ja. Splitternackt in dem wehenden Bademantel. Mit so einem Cognac-Schwenker in der Hand. Ja, oder ich hatte halt immer so eine Schüssel Cornflakes. Weißt du, was mein Leben beschreiben soll mal irgendwann? Ich will folgenden Satz hören. Nein, Herr Tietze ist gerade im Westflügel. Ja. Und dann muss man in den Westflügel gehen, der im Osten ist, weil ich ein Rebell bin. Ja. Und dann komm ich aus einer großen Wendeltreppe mit so einem Bademantel und so einem Cognac-Schwenker. Ach, hallo, Wilhelm Dreher. Ja. Und dann begrüße ich die Leute mit so einem ausfallenden Geste. Ja. Ich hätte gerne sowas wie, Herr Will spricht Sie zuerst an. Sowas in der Herr Will auf Spanisch angesprochen werden. Er möchte als Senior angesprochen werden. Gucken Sie ihm nicht in die Augen und sprechen Sie ihn nicht auf seine Nase an. Und auf gar keinen Fall bewerten Sie seinen Bademantel. Positiv oder negativ. Sagen Sie einfach nichts dazu. Wir bauen da noch mal einen Kommentar raus. Servus, schreibt einer. Als ihr die Durchsage mit den Trickdieben gemacht habt, befand ich mich am Stuttgarter Bahnhof und hab sie für echt gehalten. Hä? Das ist ein Scherz. Habe dann alle Ausländer bespuckt. Nach 2 Minuten Anspucken hatte ich keine Speichelflüssigkeit mehr und wäre fast dehydriert. Ihr Schweine, Lügen-Podcast. Liebe Grüße und einen sonnigen Tag. Gut, ich würde sagen, dass wir den Kommentaren lassen wir mal. Danke für die Kommentare. Ja, vielen Dank an Titzel88. Vielen Dank dafür. Ist das schon Identitätsdiebstahl? Wann ist Identitätsdiebstahl? Ich habe heute einen Reisepass beantragt, bekommen einen Reisepass und ich habe den neuen. Und der hat so ganz viele neue Sicherheitsvorkehrungen. Das ist ganz geil. Und der ist auch so bunt und dann kann man mit der UV-Licht kannst du so eine abgefahrene Lightshow starten eigentlich. Vergesst mal Disco. Setzt euch einfach in ein dunkles Zimmer, zieht mal die Rollläden zu und nimmt den neuen Reisepass und leuchtet da mal ein bisschen rein. Mhm. Das kriege ich jetzt. Freue ich mich. Heute ist der erste Tag, wo die kommen und ich habe heute aus Versehen heute einen Reisepass beantragt und gebe den neuen Reisepass. Ich finde es so cool. Geil. Da freue ich mich mega drüber. Kann ich den mal sehen? Ich habe den ja noch nicht. Ich kenne dich gar nicht so gemütlich eigentlich. Du hast relativ viel Energie. die sich in Starrheit umwandelt bei dir. So, du bist wie so ein, so Hunde zum Beispiel, die sind so ganz stockig. Wenn du so einen Hund hochhebst, dann biegt der sich nicht. Der ist wie so ein Brett. Eine Katze, die schlabbelt so runter. Ein Hund wie nicht. So ein Helikopter. Wenn das ein Helikopter irgendwie so eine große Wal nimmt. Genau. Der ist ja auch. Ja, der hängt auch so ein Stück. Der hängt nicht ja gerade, der schwabbelt so. Ja, ja. Ich bin dann gerade. Und Stefan ist auch so ein Stockmensch. So, wenn du Stefan immer, wenn er irgendwie sitzen würde und du hebst ihn hoch, der würde seinen Körper nicht verändern. Der hat immer maximale Körperspannung. Du hebst ihn hoch und einfach so. Da frage ich mal meinen Sportlehrer. Bitte, was ist meine Körperspannung? Ich sag mal so, eine 2 in Sport. Das ist ja wohl, das ist wie eine 6 in Mathe. Oder hast du etwas Schlechteres als 2 in Sport? Was Schlechteres als 2? Klar. Ja, klar. Was? Regelmäßig. What? Hallo? Niemand hat es schlechter als 2. Sprint, weil ich habe nach der Hälfte der Strecke aufgehört zu rennen und bin gelaufen den Rest. Ich hatte beim Schwimmen meine Tage, konnte nicht mitmachen. Ja. Und Sprint war das, glaube ich, auch so. Rec habe ich verweigert. Ich weiß nicht mehr, was ein Rec ist. Was ist denn das Rec nochmal? Rec ist einfach diese Stahlstange. Was sind diese beiden? Barren. Barren, ja. Und dann noch Hopfen und Malz, glaube ich. Das sind mega kontraintuitive Worte auch. Rec und Barren. Ja, und dann gibt es noch das Pferd. Ja, aber das verstehe ich. Das macht noch Sinn. Aber da haben die vorne, dachte ich immer, wo die Kinder rumreiten, wenn die Kinder diese Pferde haben, diese Besen, wo die sich immer so drauf und dann rumlaufen, wo vorne so der Pferdekopf dran ist. Dachte ich mal, das haben die abgemacht von diesem Pferd. Steckenpferd, wo der Rumpf gefehlt hat. Steckenpferd. Und ich dachte immer, der Rumpf eines Steckenpferdes ist das Pferd aus der Sporthalle. Auch an der Sporthalle finde ich auch mal so toll, dass man sich ja da Gedanken gemacht haben muss. Ist es immer in allen Sportarten gleich, dass man von der Decke her immer so Dinge runterrollen kann? Mhm. Da gibt's ja, die ganze Halle ist ja umsät mit so Hebeln und so Luftballons, geheimen Kammers und Konfettikanonen. Und dann kann man einen Hebel betätigen und dann passiert irgendwas. Eigentlich wie so ein Point-and-Click-Adventure. Genau. Aber ich finde es ganz abgefahren. Es ist in jeder Halle gleich, dass da die Ringe sind und da. Und wie viel habt ihr davon benutzt? Man benutzt so 20% maximal davon in so einer Sportlaufbahn, finde ich, in der Schule. Gar nichts davon benutzt. Das war immer so Next Level. Das ist wie wenn du irgendwie in Metroid Prime durch die Gegend läufst und du siehst lauter so Türen, für die du aber eine Raketenwerfer brauchst oder so. Und du weißt, die kann ja nicht aufmachen, aber irgendwann komme ich da hin. Genauso war das auch immer. Du diese Ringe an der Decke und denkst dir, wow, krass. Und ich dachte auch, die Oberstufe hängt nur an diesen Ringen rum, was nicht stimmt. Die hängen irgendwie auf dem Parkplatz rum, wir haben Sport oder rauchen. Halt Bier getrunken. Wir waren manchmal ein bisschen cool. Wir waren manchmal ein bisschen crazy. Ja, und bei uns gab es das begehrteste Objekt bei uns im Sportunterricht war der Wackelpudding. Das war so eine riesengroße, mannshohe Matte, wo man wie in so einem großen Wackelpudding so eingesunken ist und so, wo sich dann, glaube ich, mehrere Kinder das Genick gebrochen haben, weil Matten müssen ja hart sein. Also moderne Sportmatten sind ja hart, wenn man auftritt, umknickt und so. Und ich kann auch nicht, es gibt irgendwie so zwei Arten von Sportlehrern, habe ich auch schon mal erzählt, aber so diese SS-Sportlehrer. Die harten Matten und die weichen Matten. Ja, genau, im Grunde, ja. Aber auch, wo dann irgendwie einer dieser SS-Lehrer dann irgendwie springt, jemand irgendwie über so einen 50 Meter hohen brennenden Ölfass, fällt da runter, fällt hart auf sein Bein, fängt an zu schreien und also fuck, der hat sich das Bein gebrochen, alle strömen zu ihm und der Lehrer nur so, wenn er sich sein Bein gebrochen hätte, würde er ganz anders schreien. Dann würde er nicht mehr schreien. Und du so, wir helfen ihm trotzdem oder passiert jetzt gar nichts mehr? Ich habe beim Schwimmunterricht habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist vorbei. So, ich muss eine Ausrede finden. Ich bin kein Fisch. Ich muss eine Ausrede finden. Das ist nichts für mich. Irgendwann habe ich Asthma mir ausgedacht zu haben, wirklich. und dann habe ich irgendwann, ich habe eine Trichterbrust. Habe ich schon von meiner Trichterbrust eigentlich erzählt? Das ist wirklich. Ey, wenn du gerade aus dem letzten Prototyp, du hast den Fehlkopf Stefan fast abgewimmelt. Nee. Und jetzt kommt der Trichterbrust Stefan. Habe ich mal davon erzählt? Meine Brust geht so ein bisschen vorne rein. So ein bisschen tatsächlich. Oh Gott. Ja, das ist nicht so schlimm, ey. Das ist nicht so schlimm. Das haben viele Leute. Und dann habe ich irgendwann mal im Sportunterricht einfach gesagt, ich habe behauptet, das würde mir im Wege stehen. Und habe die Lüge aufgestellt, das beeinträchtigt mein Lungenvolumen. Und deswegen habe ich eine bessere Note bekommen, als ich eigentlich gehabt hätte. Weil ich behauptet hätte, ich habe weniger Konditionen dadurch. Was absolut erlogen ist. Aber ich habe mich so durchs Leben gefaked einfach mit sowas, mit solchen Behauptungen. Das ist eigentlich aber mega praktisch. Ich kann auf dem Sofa liegen, kann da so ein bisschen Cola reinmachen, dann hole ich dann das Strohhalm. Das ist nicht so schlimm, das geht auch nicht so mir toll. Mir wird wirklich körperlich schlecht, wenn ich das höre. Jesus, das ist mega beleidigend einfach. Ja, ich glaube, der schlimmste Punkt in meinem Körper, den man berühren kann oder den man drücken kann, ist neben dem Bauchnabel, ist so das Zwerchfell. Also das ist so zwischen dem Rippenkorb und so. Aber ich finde auch gut, wenn deine Mutter dir sagt, Lohnt sich nicht, ich habe Krebs. Und du einfach sagst, boah, mir wird körperlich schlecht, wenn ich das höre. Der Opa ist jetzt gestorben. Ach, Alter. Dann, erzähl mir das doch nicht, während ich esse, Mutter, ey. Ach. Gott, lass mich das mal aufessen, schönen Nachtisch noch rein und dann. Weißt du, das ist echt, ich erzähle dir gerade von meinen körperlichen Schwachstellen. Und dann ja, Reaktion das ist aber echt schwach, das ist doch scheiße. Ja, das ist doch Quatsch. Was ist denn Quatsch? Das ist doch echt Quatsch. Aber ein Kind bei uns in der Schule hatte das mit auch. Familie. Der hat so eine, ich glaube, das hieß, glaube ich, tatsächlich Spatzenbrust. Spatzenbrust, das ist anscheinend so eine medizinische Verfassung. Hühnerbrust. Das geht raus. Oh, die ist das Gegenteil davon. Doch einen Schaden. Lass doch mal den Scheiß, wo er bleiben soll. Wir gleichen uns aus. Ey, wenn ihr euch umarmen würdet. Wenn eine Trichterbrust und eine Hühnerbrust sich umarmen, dann verschwinden sie. Und dann können sie alle drumherum was wünschen. Dann entsteht Antimaterie. Das war tatsächlich so im Kindergarten. Tatsächlich hat man als Kind teilweise ganz merkwürdige Vorstellungen von Sexualität und wie Sex abläuft. Weil wenn du es noch nicht weißt, dann denkst du dir das teilweise selber aus. Ja, ich weiß. Ich denke mir bis heute. Und bei uns, ich hatte tatsächlich immer die Vorstellung, weil bei uns war irgendwann so das im Kindergarten, also wirklich frühkindliches Alter, so der geflügelte Begriff für Penis und Vagina war Schlüssel und Schlüsselloch. So impliziert ja schon, dass man das ineinander stecken kann. Aber ich habe es ein bisschen zu wörtlich genommen und ich dachte tatsächlich. Bei uns war es lustigerweise Schwengel und Fotze. Süß, Kinder, Möse, feuchte Möse und harter Schwengel war es bei uns. Und dann tatsächlich hat sich bei mir als Kind in meinem kindlichen Bewusstsein dann die Idee eingeprägt, dass auch jeder Penis nur in jeweils eine Vagina passt. Dass es wie Schlüssel und Schlüsselloch ist, dass der Penis wie ein Schlüssel ist und man muss sich finden. Man muss sich finden. Man muss genau so ein romantischer Abend und dann leider, ups, wir passen nicht zusammen. Ja. Aber das war tatsächlich bei mir die kindliche Vorstellung. Ich dachte, ja, es ergibt total Sinn. Bei mir war es so, ich habe, kennst du, es war immer das Leben. Das ist diese großartige Serie. Die Fickshow. Erstmal masturbiert habe ich. Ja, was halt die ganze Zeit in den Körpern stattfindet mit dem weißen Blutkörperchen, den roten Blutkörperchen. Und dann gibt es halt. Die gelben, über die man selten spricht, die ein bisschen unters Raster fallen. Die schwarzen Blutkörperchen, wow. Schwierig. Und dann gab es halt diese Anfangsszene, dieses das Leben ist schön, so wunderschön. Und da haben sich ein Mann und eine Frau lieb gehabt. Und wenn die sich dann nackt. Und genau, nackt lieb gehabt. Und dann sind die in den Himmel geflogen. Und das war meine Vorstellung lange Zeit, weil es misleading ist, Leute. Ja. Und denkt euch mal, macht euch mal ein bisschen mehr Gedanken. Es war Arte, glaube ich, und ZDF, die diese Show gemacht haben. Denkt doch mal ein bisschen weiter. Ja, ich dachte mein Leben lang, nein, das wird nicht passieren, ich fliege in den Himmel. Ja, vor allem gerade so eine Aufklärungs- oder Wissenschaftssendung sollte doch da besonderen Augenmerk drauf legen, dass wenn die für Kinder ist, dass du denen gerade, was Sexualität angeht, keinen Scheiß erzählst. Nee, macht weil das ist toxisch. Zeigt ein Schlafzimmer, was unaufgeräumt ist, wo der Fernseher noch läuft. Dann hat der Mann halt auch die Hose an. So die Frau hat noch das Kind im Arm. Ja. Zeig mal, wie Sex wirklich ist. Zeig so einen Typen, der mit Socken in die nächste Tanke geht, um Kondome zu holen. So, das ist ja genau. Das kannst du zeigen. Der dann besoffen Comic. Nach Hause kommt. So, ja, wenn eine Frau, eine andere abschleppt. Frau bewusstlos im Bett liegt und dann da so noch halb vergewaltigt, halb zustimmt. Man weiß es nicht mehr. Ja. Ist es schon sexual abusive? Keine Ahnung, aber das ist denkt man, das echte Leben. Ja, oder einfach so eine, nee, lass heute nicht bitte. So, das schöne Leben. Es ist schön. So, Lektion 5, Sexualität. Nee, irgendwie mir geht's heute nicht gut. So, es war einmal das Leben. Das ist mal, es ist das Leben. So, so ist das Leben, machen wir jetzt mal. Ja. Das ist eine neue Sendung. Wir zeigen mal, wie es wirklich ist. Das finde ich nicht schlecht. Auch, dass die Blutkörperchen gar nicht mehr existieren. So, normale Verdauung findet nicht mehr statt. Forget it. Es war einmal das Leben. Mittlerweile ist es ganz anders. So, will ich darüber über den lebenden Körper machen? Nee. Das ist total interessant, wie ein sterbender Körper funktioniert. Oder man zeigt es einfach Sexualität gar nicht. Aber nicht so ein Scheiß. Da bin ich auf jeden Fall. Aber ich gab es doch mal AIDS dann es war einmal das Leben? So die das gab es damals noch nicht. Aber ist AIDS in deren Welt nicht so ein Superheld, der einfach ein unbesiegbarer Superheld? Ja, das stimmt schon. Superman einfach. Ein böser Superman. In der Welt, klar. So die Antikörperchen waren immer die kleinen mit den Pistolen und die sind immer angelaufen gekommen. Ja, und Krebs ist wie so eine coole Gruppe, wo alle dazugehören wollen. So, ey, hast du Bock bei uns mitzumachen? So, ja, klar, cool. Und dann kommen die Zellen, fangen die an zu rauchen, die Zellen, verstehst du? Ja, und dann kommt die Chemotherapie und dann macht die fertig und so. Macht aber auch ein paar eigene Zellen fertig, aber das ist verkraftbar, alles klar. Am Ende vertragen sich alle. Aber AIDS sind Superhelden. AIDS sind die unbesiegbaren Superhelden. Ist eine grausame Folge, glaube ich. Aber ich freue mich. Staffelfinale, AIDS. Woher will man wissen, dass Zellen nicht genauso ein Bewusstsein haben wie wir? Dass da irgendwie was für uns der Zweite Weltkrieg ist, ist für die halt eine Krebserkrankung. So, wo halt dann irgendwie Leute um sich greifen und alle denken so, ja, Krebs, Krebs, du machst das Land besser. Und dann irgendwann so, oh shit, was ist denn jetzt gerade, was geht denn jetzt? Und dann kommt irgendwie die Chemotherapie und ballert alle weg und so. Ja, die Chemotherapie ist wie Amerika so eigentlich. Ja. Ist dann am Ende eingegriffen, hat dann krebsifiziert. Genau. Und dann alle so, wie konnten wir nur das wählen? So, das war echt scheiße. Dann gab es die großen Nasenberger Prozesse und dann wurde da erstmal ausgesiebt. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, das Wortspiel. Ich weiß, deine runden Augen gucken mich traurig an. Die Creme de la Creme. Ja. Ach ja, was soll ich noch sagen? Ja, was wollt ihr denn? Spaß beiseite, Leute. Komm, Spaß beiseite. Nehmen wir noch auf? Oh, warte, ich habe keine Taschentücher mehr. Warte. Ja, stimmt, wir können nicht. Halt mal kurz an, einfach. Ich finde auch, Wissen macht manchmal einen kaputt. Weil ich habe mal irgendwann gehört, dass wenn man niest, das 3 Meter lang fliegt, 3 Meter weit fliegt. Und seitdem, immer wenn Menschen niesen in meiner Umgebung, gehe ich in diesen 3-Meter-Radius. Hör auf zu niesen, ey. Komm. Nee, komm. Nee. Oh. Wir haben ja letztens über Powerbanks und Akkus geredet und wussten nicht, wie Akkus funktionieren. Und da haben wir dann länger Einsendungen bekommen von Leuten, ja, das habe ich jetzt. So, jetzt erzählst du, ja, lies mal vor und sag mir danach mal, ob es Quatsch ist oder nicht. Also, jemand hat versucht, Holgrich hat dankenswerterweise versucht, uns zu erklären, wie ein Akku oder ein Wiederauflades funktioniert. Und er hat geschrieben: Dad an Moderation. Du bist halt echt einen on point. Akku. Also, er schreibt, pass auf. Einen Akku könnt ihr euch wie einen Raum voller kleiner Zwerge vorstellen. Nicht nur Zwerge, sondern kleinen Zwerge. Ja, die kleinen. Kleiner Zwerge Kinderzwerge. Vorstellen. Wenn Kinderzwerge signifikant kleiner größer, als glaube ich Zwerge? Auch. Die werden ja, immer größer. Wenn der Akku geladen wird, werden alle Zwerge auf eine Seite des Raums geschubst. Von wem? Wenn der Akku dann genutzt wird, laufen einzelne Zwerge langsam auf die andere Seite des Raums. Ich stelle mir so vor, wie die so sich langsam, das ist so der Zwergenaufstand, die sind so langsam sauer auf diejenigen, die sie schubsen. Ja, und dann laufen sie langsam wieder los. Ja. Da sie beim Laufen ganz stark mit den Armen wirbeln, entsteht ein Luftstrom, der eine Turbine betreibt, die wiederum Strom erzeugt. Wow. Mit dem wiederum der Akku aufgeladen wird. Es wird zu kompliziert. Und dann springen wir in die Geschichte. Darin, wie wird Strom erzeugt? Naja, stell euch deine Zwerge vor. Ab und zu wird ein Zwerg in die Turbine gezogen. Oh nein! Deshalb verringert sich über die Zeit die Kapazität des Akkus verringert. Okay, cool. Danke, Holger. Weißt du, wie wir gerade sind? Wir sind so, wenn der Lehrer, der coole Lehrer, ein anschauliches Beispiel findet und wir so, haha, ja, und was passiert da mit den Zwergen, ne? Aus der letzten Reihe. Und wo ist Legolas? Und dann mit so einem selbstgebauten Pfeil, so einem Pfeilgift-Vorrichtung, dann irgendwie einen Mitschüler abspucken. Das sind wir gerade. Ja, sorry. Nee, Holger, vielen Dank. Also, der Strom ist im Akku und der wird auf eine andere Seite geliefert und dann fließt er wieder zurück. Ich habe noch ein paar Fragen. Also, was meinst du in deinem Beispiel mit Zwergen? Was meinst du in deinem Beispiel mit sie wirbeln mit den Armen? Was meinst du im Beispiel mit Strom? Im Ernst, wenn die Strom erzeugen, wie erzeugen? Der Strom kommt auch da rein. Kannst du das nochmal vereinfacht darstellen? Kannst du das Beispiel nochmal vereinfachen? Ich glaube, er beschreibt einfach die beiden Vorgänge. Einmal den Ladevorgang, alle Zwerge kommen auf eine Seite des Raumes und dann, wenn du den Strom verwenden willst, wenn du die Batterie irgendwo einlegst, in deinen Gameboy zum Beispiel, mit dem du so gern Tetris spielst, dann laufen die Zwerge einzeln. Ich fühle mich angesprochen, weil er hat meine popkulturellen Referenzen getroffen. Vielleicht wäre es besser zu sagen, die Zwerge werden alle auf so einen Berg geschoben und dann hängen die alle auf dem Berg und dann, wenn man dann die Klappe aufmacht, rollen die Zwerge alle einzeln wieder runter durch den Hügel runter und da kann man dann wie so ein Wasserrad an die Zwerge bauen, wo die dann das Wasserrad betrieben Herr Mayer, wird. Herr Mayer. Und damit wird dann Strom betrieben. Herr Mayer, eine Wortmeldung. Klaus, ja. Hey, die Anzahl der Zwerge, steht das für die Zahl des Akkus, was man dann bei Amazon findet? Da steht dann immer 2400 mAh oder sowas. Ja. Ist das die Anzahl der Zwerge da drin? Ja. Herr Mayer? Ja. Jo. Haben Sie schon die Arbeit korrigiert? Irgendwann mal wusste ich auch, wie man sich Strom. Irgendwann wusstest du auch mal, wie man Hörspiele macht. Wie man Podcasts macht. Ja. Wie man Strom was? Was der Unterschied zwischen Stromstärke und Spannung ist. Ja. Jetzt begeben wir uns auf Terrain, wo der eine Nutzer wieder mit den Augen. Ich würde gerne ein Bild präsentieren. Das meint der Typ, aber mit. Oh, das meint der Typ. Ja, das ist mir doch scheißegal, was der meint. Das meint der Typ mit, wir geben uns mit Wissen aus, was andere schon längst haben. Denkst du jetzt, wir erfinden gerade Stromspannung oder was? Aber viele Leute haben da vielleicht keine konkrete Vorstellung. Ich stelle es mir vor wie einen Fluss, wie den Rhein. Dann, es gibt Flüsse, die also, stell dir vor, du überprüfst, wie viel Liter Wasser fließen sekündlich durch den Fluss. Also du stellst dich an den Rand des Rheins und guckst dann, wie viel Liter Wasser fließt pro Sekunde hier gerade an mir vorbei im Fluss. Ja. Das ist die Stromstärke. Wie viel Liter Wasser pro Sekunde durch den Strom, durch den Fluss fließt. So, jetzt die Spannung. Die Spannung ist die Geschwindigkeit des Wassers. Ja, aber das hängt ja miteinander zusammen. Oder dann der Druck sozusagen. Nö, oder das hängt, du kannst ja ein großes Spannung, Fluss haben, der ganz langsam Spannung fließt. Spannung ist der Bus, der auf einer Brücke über den Rhein fährt. Ja. Die Anzahl des übrig gebliebenen Benzins im Tank des Busses. Und wenn dich dann Olli Dittrich retweetet, dann ist das der Widerstand sozusagen. Ich glaube, das stimmt so und wenn nicht, ist mir auch scheißegal. So, tschüss. Wir sind ja nicht durch. Hast du noch, Mann, wie lange hältst du mich in diesem Raum noch fest? Wir sind seit 2 Tagen in diesem Raum. Du hast die Tür abgeschlossen. Was müssen wir denn noch machen? Du willst mich melken. Entschuldigung. Kann ein bisschen. 10er. 20. Zwickel. Laura, melde dich bitte für deine App-Idee. Netflinster. Melde dich, dann kriegst du ein 20. Netflix. Ja, das war Podcast UFO für diese Woche. Wie lange haben wir denn aufgenommen? 45. Was? 46. Never. Doch. Nein, wir haben mehr aufgenommen. Nee, 46. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen. Nö. Dann machen wir noch Fun. Doch, wir haben noch Spaß. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Okay. Warte mal. Das ist ganz gut. Stell mal, wer fällt denn das vor? So nach einer Stunde so, hören wir auf, oder? Nö, komm. Nee, komm, wir müssen noch ein bisschen machen. Die Sendung ist ja nicht mal ansatzweise. Nö, komm. Nee, tatsächlich habe ich noch nicht mal wieder Fernsehen geguckt. Fang nochmal an. Tatsächlich habe ich neulich mal wieder Fernsehen geguckt. Aha. Und ich habe rumgesappt. Und man muss sagen, also aus diesem Standpunkt, Fernsehen ist mittlerweile sehr absurd einfach nur noch. Weil ich bin auf so einem Privatsender gelandet, es war nachmittags, Sonntag war das. Und dann plötzlich habe ich Bunte Burger, der Laden bei uns auf der Ecke zur Arbeit. Echt? Der war im Fernsehen. Und zwar, ich weiß nicht bis heute nicht, ob es gefaked war oder nicht, wahrscheinlich schon. Und zwar so eine Polizeisendung, so eine Aufstreife, Wache, und so Sendungen, wo man Polizisten zuguckt, wie die auf Streife sind. Und dann kamen Bunte Burger plötzlich und ich denke mir, what, da essen wir manchmal. Und dann wurden da Leute vergiftet, weil der Kellner war der Freund, der Ex-Freund einer Besucherin bei Bunte Burger. Das ist der vegane Burgerladen. Und dann haben die da gegessen mit der Familie und der hat den Pilze, Magic Mushrooms, ins Essen gemacht. Und dann sind die da rumgelaufen. Und diese Folge fing so an, ich dachte mir, wow, Bunte Burger ist im Fernsehen. Da kommen 2 Polizisten rein und dann nimmt man so einen Laien, ganz viele Laienschauspieler, die lachend in diesem Laden herumlaufen. Ich dachte mir, wow, Fernsehen ist geil geworden in der letzten Zeit, wo ich Netflix geguckt habe und Amazon Prime. Warum habe ich das geguckt? Das ist viel geiler. Und dann laufen da plötzlich so wilde Laienschauspieler rum. haben sich kaputt gelacht. Aber offensichtlich war das der 100. Take und die hat nicht mehr so richtig Bock darauf zu lachen. Und dann kam raus, dass der Ex-Freund die Familie mit Magic Mushrooms vergiftet hat. Und dann kam ein Notarzt und dann hat er die mitgenommen und dann war die Folge vorbei, weil die das gelöst haben. Das ist Fernsehen mittlerweile, aber auch in unserem Laden hier. Aber warum macht man das denn? Das ist ja wirklich tolle Negativ-PR. Oder wissen die einfach, dass vegane Leute nicht diese Sendungen schauen oder dass die keine da keine Zielgruppenüberschreitungen haben? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch strange. Wir brauchen ein geil, Restaurant, in dem jemand umgebracht wird. Ich finde geil, dass sie trotzdem vegan vergiftet wurden. Ja. Na gut, auf der anderen Seite. Wie willst du auch nicht vegan jemanden vergiften? Das kannst du Fleisch vergiften? Ich meine jetzt das Gift war ja auch vegan. Das war halt Mushrooms. Kann man ja schon. Das ist dieser das Salat der Drogen eigentlich. Ist das so, dass die gesundheitsbewussten Drogenjunkies dann Mushrooms nehmen? Ja, und nicht dieses Chemiezeug? Ja, klar. Das ist schon abgefahren. Ey. Diese Drogenwelt ist gerade schon abgefahren. Warst du mal in einer Nähe zumindest von der Drogenwelt? Ich glaube, ich war mal auf einer Party, wo man ein schönes Ganja-Geschoss durch die Gegend gereicht wurde. Aber mehr als das auch nicht, ne? Wahrscheinlich. Hey, manchmal, du, da geht dann so ein, du weißt, wen ich meine, geht dann schon mal irgendwie, nee, weiß ich nicht, zieht sich zurück und kommt dann rum und streicht sich über die Nase und nickt mir zu und ich denke mir so, brauchst du ein Taschentuch? Und wow, Nasi Wien. Geil. Ja. Ich glaube, die krasseste Abhängigkeit, die ich hatte, war Nasenspray jemals. Du warst abhängig von Nasenspray? Ja, doch. Auf jeden Fall. Aber wo hast du dir das hingesprüht? Irgendwann habe ich mir intravenös einfach eingeführt mit so einer Spritze. Das ist doch mal ein Sketch für deine scheiß Sketch-Comedy-Show. Da machst du so einen Prank. Gehst zum Apotheker und sagst, ein Nasenspray bitte. Dann sagt er, ja, hier. Dann nimmt er das und spritzt sich das so in die Armbeuge, ins Handgelenk. So, ah, jetzt geht's wieder und geht. Prank! Und dann die Comedy-Show. Das verdutzte Gesicht der Verkäuferin. Ha, ha, ha. Danach erschrecken wir alte Menschen auf der Straße mit dem Hitler-Kostüm. Buh. Ich bin immer noch da. Die einfallsloseste Show der Welt. Buh! Alte Leute erschrecken. Umschubsen. Mit so Knallteufeln, die man denen so vor die Füße wirft. So Knallerbsen, die auch nicht so richtig laut sind. Ein bisschen nur. Die werden so ein bisschen erschrecken. Das finde ich auch so geil. Das war am Silvester. Ich war in einem wilden Freundeskreis. Und dann haben die halt alle so diese Polenböller gestartet und es gab Detonationen. Es war unfassbar, dass man sagen musste, dass Regel war, dass jemand Alarm rufen musste, bevor er diesen Böller geworfen hat. Also abstrus laut. Also wir mussten wirklich, haben gerufen, Achtung! Und dann ist es wirklich explodiert. Es war unmenschlich laut. Und dann war aber ein Freund dabei, und den ist es, glaube ich, immer, der diese kleinen Knallerbsen dabei hatte. Immer geworfen hat. Wütend auch. Und dann explodieren die auch nicht immer. Nur so jedes dritte explodiert man kann leise. Die aber auch nicht wütend wegwerfen. Scheiße, ich hasse diese Knallerbsen. Weil der Effekt hat ja. Ist das ein Filmding, dieser Move, wenn Magier verschwinden, dieses auf den Boden werfen, diese Rauchbombe, dann kommt diese Säule aus Rauch und dann kann man wegrennen. Ist das so ein, Filmmythos oder geht das wirklich? Das geht. Weil das wäre auch mal ein guter Gag für ein Real Life. Das ist so ein Büro und dann geht der Rauchmelder an oder sowas. Ja, da sieht man auch nicht, kann man eben die Fenster aufmachen. Die 10 Minuten danach sieht man halt auch nie. Aber das wäre schon cool. So ein cooler Move eigentlich. Ja. Kann das mal jemand prüfen? Holgeri? Check das mal. Holger, und erklär mir mal mit dieser lustigen Zwergenmetapher, wie das eigentlich funktioniert. Mehr Zwergenmetaphern. Ja. Aber das finde ich echt eine berechtigte Frage. Diese ganze Gimli-Storyline, ja, die ist ja auch so ein bisschen Comic Relief eigentlich. Der sagt dann auch dass Zwergenfrauen so ähnlich aussehen wie die. Und so, dann macht Aragorn, der Jokester Aragorn, wegen dem Bart. Riesenlacher, immer wieder. Aber wie sehen denn Zwergenfrauen aus? Warum sieht man die Zwergenfrauen? Und sind die größer als Frauen, als die Männer? Wie sehen Zwergenkinder aus? Man sieht auch die Zwergenkinder. Kommen die mit einem Bart auf die Welt? Sehen die auch schon so aus? Ich finde das alles faszinierend. Auch Orks. Auch dieses, wo Saruman dann diese Urukais züchtet, wo der so Menschen mit Orks kreuzt. Und dann diese Hand auf den Kopf macht. Urukais. Die werden aus der Wand gezogen. Alles klar, Tolkien. Da bist du mir ein bisschen zu weit gegangen. Warum? Ja, ich glaube, da gibt es keine Weibchen eigentlich. Die werden einfach so gebrütet für den Kampf. Und es wurden ja auch nur gekreuzt. Wie kann man denn ein Kreuz mit Menschen? Ja, das ist alles Quatsch. Ja, das ist halt Magie. Das ist eh sowieso Zaubermagie. Also der hat die damit ja gekreuzt. Filmfehler. Jetzt, da habe ich früher bei Filmfehler eigentlich geschrieben. Das ist eben kein Filmfehler. Es gibt halt keine großen Adler. Aber ich habe mich mal gefragt, kann es sein, dass Herr der Ringe in einer Welt, dass es einfach sehr kleine Menschen sind? Die Adler normal größer. Ja, genau. Mhm. Dass die Adler normal groß sind, die Elefanten sind absurd groß. Das ist einfach eine wahnsinnig kleine Welt, so eine Modellwelt. Ja, das stimmt. Und wenn man auf Mittelerde wäre, wären das einfach alles wahnsinnig so kleine Menschen, die rumlaufen. Weil die Elefanten wären normal groß. Ja, und die laufen auch so viel. Die laufen mal ewig lang, weil genau, die einfach ewig lang brauchen, um irgendwo hinzukommen. Die Karte ist aber nicht so groß. Ja, das stimmt. Und Mordor ist auch nicht so groß. Und die Adler sind so absurd groß. Diese Drachen und die Elefanten. Deswegen habe ich mir kurz gedacht, vielleicht ist es einfach, sind die einfach nur sehr klein alle. Ja, das kann schon und dann sein, plötzlich verliert es alles so an Spannung, weil man denkt, na, kleine Menschen zählen auch nicht. Trolle oder so, das sind halt dann einfach so normal große Leute. Nicht mittelgroße Menschen einfach. Ja, das sind dann große Zwerge, sozusagen. Ja. Geil. Das ist eine geile Welt, in die du mich hier entführst, in immer die Gedankenwelt. Geil. Das ist richtig geil. Mal sowas wie Tolkien schreiben, ne? Einfach so, dann, wo sich dann irgendwelche Trottel in einem Podcast drüber unterhalten, so, wie könnte das sein? Und man sagt so, ja, hier ist eine Sprache, hier ist so eine Landkarte. Aber, kann man jetzt auch nicht mehr machen, weil jetzt sagt ihr, ja, ist ja geklaut von Tolkien. Ne? Wir haben ja viel vor mit unserem Leben und wir wollen auch noch mal irgendwann seriösen Scheiß machen und wir wollen auch mal irgendwann vielleicht Fiktion erzählen, wir wollen ernstzunehmende Sachen machen. Glaubst du, man kann uns irgendwann mal ernst nehmen? Oder glaubst du, ganz im Ernst, das war nicht ganz ernst, damit will ich mit zu kämpfen. Denkst du, angenommen, damals gäbe es schon einen Podcast oder sowas. Glaubst du, David Lynch hätte einen Podcast gemacht und dann hätte man oder so ein Stanley Kubrick, wo man dann nachher dem so ein Genie unterstellt, wenn man seine Filme sieht, wo man die auch nicht ganz entschlüsseln kann und es einfach Kunstwerke sind, die man selber interpretieren will. Aber hat man dann das Gefühl, hätte der jemals einen Podcast gemacht, wo der einfach alles offenlegt und auch seine Unzulänglichkeiten offenlegt? Weil wir stellen unsere Unzulänglichkeiten zur Schau. So, wir sind wie so Exhibitionisten. Und so, ja, vielleicht hätte der das auf eine andere kondensierte Art gemacht mit seinen Filmen halt, dass er gerade, weil er es nicht dadurch ausdrücken konnte, dann halt alle Emotionalität in die Filme gepackt hat, wohingegen wir sind halt leer den ganzen Tag. Wir sind den ganzen Tag leer, weil wir alles schon rausballern auf verschiedenen Ventilen und dann am Ende haben wir nichts mehr und müssen dann irgendwie so einen Schwachsinn uns ausdenken und können vielleicht auch nur Comedy machen, so einen schlechten Gag oder sowas. Aber bei so eine ernste, tiefe Geschichte, ich weiß ich nicht. Aber ich finde auf jeden Fall gut, die in der Stefan Tietze Autobiografie sollte auf jeden Fall mit dem Satz beginnen, kann man mich irgendwann mal ernst nehmen? Stefan Tietze 2017. Einfach so eine Sünde. Und wir wissen alle heute, die Antwort lautet, jein. Lautet, und dann ja, aber Teil 2 ab März im Handel. Ja. Das ist der große Cliffhanger. Oh, ich will meine Autobiografie soll mit einem Cliffhanger enden. Doch dann. Ich will, dass du meine Biografie schreibst und ich deine Biografie. Ich will es vernichten. Das wird vernichten sein. Ich glaube schon. Gibt es eigentlich auch Leute, die Biografien über Leute geschrieben haben, die nicht mögen? Ja, ich glaube schon. Echt? Weil sonst ist ja immer so ein, ja, irgendwie toller Typ und cool und wie leidenschaftlich der bla bla bla. Aber mal so, das war ein richtiges Arschloch. Kindheit, scheiße. Stuhle, scheiße. Danach nur schlechte Musik gemacht. Das ist nur das erste Kapitel. Can't buy me love. Was soll das für ein Scheiß sein? Das ist nur sein, das Vorwort. Wir beginnen das erste Kapitel, aber fangen wir von vorne an. So, jetzt mal ganz kurz Ruhe hier. Alter, jetzt will ich mal kurz was sagen. Wie der schon geboren wurde. In tollen Verhältnissen. Wow, sympathischer Kerl. Ja. So mit Augenrollen. Ich würde auch gerne so ein Buch ansprechen, das so geschrieben ist, als müsste man es ständig gegen laute Leute verteidigen. So, jetzt mal. Leute. Ganz kurz mal. Eine Sache mal. Ich will nur eins ganz kurz sagen. So, auf den ersten 8 Seiten haben sie Leute geschrieben, in Caps. Ein Großteil ist in Caps geschrieben. Leute, hallo, hey, Doppelseite. Hey, hallo. Ganz kurz. Jürgen, ganz kurz mach die Musik, ruhig. Mach die Musik, mach die, kurz leise. Ho. Das war das Hörbuch zum Buch Mein Leben, der Lärm und ich von Florentin Will. Ah, ist ja gut. Wir sind eigenen Gags. Schon gut, schon echt gut. Schon wirklich delivered. Und auch so mittendrin im Buch so, sorry, ich kann gerade nicht. Kannst du die Tür bitte? Ein Telefonat. Sorry, ganz kurz, ich schreibe gerade das Buch. Kann ich dich ganz kurz zurück? Was? Die Oma? Kannst du vielleicht einen Spinat, den feinen? Nein, einfach den schon mal vorwerfen. Wenn du einfach kurz in dein Mikro. Ich bin auch gleich da. Ich schreibe ganz kurz noch weiter. Ja. Ich mach ganz kurz. Beste Story von Lars Paulsen war, er hat gerade ein Video geschnitten und hatte da irgendwie so ein bisschen, ich sag mal so halb privat, halb berufliche Probleme irgendwie. Er hat so ein bisschen ein paar heiße Briefe bekommen, sag ich mal, von Behörden. Und die absolut nicht für die Öffentlichkeit waren und die er bearbeiten musste. Und da waren auch Anwälte im Gespräch und blablub. Und er hat währenddessen gerade sein Video geschnitten. Und er hat anscheinend eines dieser extrem persönlichen Dokumente, wollte er irgendwo hinziehen und hat es aus Versehen in sein Video gezogen. Oh. Und es war dann als Standbild im Video. Und er hat es dann nicht mehr angeguckt. Er hat es gerendert, rausgerechnet und hochgeladen. Und dann hat er sich gewundert, dass bei dem Video, ich meine so, ja, ist ja ganz lustig, aber Minute 8:24 und das anguckt und er moderiert und mitten im Satz kommt so irgendwie so Steuerbescheidsmahnung Lars Paulsen. Einfach wirklich so für 10 Sekunden steht das Bild drin und ist dann wieder weg und also okay, einfach so mittendrin, aber ich finde es auch so lustig, dass das, was niemand wissen darf, er genau in das Video zieht, ja, dass alle wissen sollen. Ja, das ist schon so gut. Das ist völlig falsch, einfach worst possible. So ein kleiner Fehler, der maximale Auswirkungen hat. Ja. Vor allem das Video war schon eine halbe Stunde online und dann haben die Leute das erste gefragt. Also viele haben das einfach gedacht, okay, check ich jetzt nicht ganz den Gag. Aber auch so völlig aber das, unmoderiert. Das ist das Beste an Comedy und deswegen machen wir das auch. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir irgendwann einen Fehler haben, einen Ausrutscher, der wird verziehen, weil der als nicht verstandener Gag. Man kann Schwächen als Genialität verkaufen. Ja. Apropos Schwäche, ich habe neulich auch Briefe von Behörden bekommen. Und zwar habe ich, meine Parksituation generell in Köln ist die furchtbar. Bei mir in der Straße ist die komplett verloren. Und dann irgendwann, nach 10 Minuten Parkplatzsuche, sagst du einfach, fuck it, packe ich mal Halteverbot und stelle den Wagen morgen um. So, morgen, weil morgens sind die ganzen Leute zur Arbeit, da ist immer die Straße frei. Abends ist sie immer voll. Und dann habe ich das aber vergessen, das Auto da stehen zu, umzuparken. Und dann bin ich, als ich freitags dann mein Auto geholt habe, und dann dachte ich mir, fuck, ich habe die ganze Woche, habe ich mein Auto da im Parkverbot stehen lassen. Und dann kam, dachte ich mir, ja, die können mir jetzt noch nicht für jeden Tag einen Brief schicken. Die können mir jetzt nicht für jeden Tag ein Knöllchen schicken. Augenscheinlich doch. Und dann kam erst einer, am nächsten Tag kam noch ein zweiter, dann kam ein dritter. Und der vierte Brief, der kam, vom vierten Tag, war nicht nur im Parkverbot, sondern auch auf dem Gehweg geparkt. So, dann dachte ich mir, Moment. Die Zeiten der Natur. Jetzt, das kann aber nicht sein. Entweder wurde mein Auto verschoben von Donnerstag auf Freitag auf den Gehweg, oder die wollen mich komplett jetzt irgendwie ins Abseits schießen. Aber das ist doch scheiße. Und dann dachte ich mir erst, ja, das könnte ich jetzt anfechten. Mhm. Aber habe ich es nicht gemacht, waren 5 Euro. Da dachte ich mir auch, ist doch scheißegal. Aber das ist doch scheiße. Dann jubeln die einem so einen Fehler unter. Ich dachte, es immer mehr so Mord, Betrug, alles dabei. Okay. So, Leute. Nee, das wäre nicht meine Haltung. Meine Haltung wäre, ja, komm. Klar, im Privaten wird auf den Tisch gehauen natürlich wieder, aber dann bei der Behörde, kleinen Ball geben. Das ist Stefan Tietze für mich. Nee, aber auch hier denke ich mir so, brauche ich auch eine Referenz. Jemand, der mir sagt, boah, das können die nicht machen. Auch für 5 Euro, das können die nicht machen. Kannst du ganz einfach zurückschicken und dann machen die das nicht. Habe ich niemanden, also mache ich das, bezahle ich es einfach. Ja. Auch sowas wie, was, und dann hat die dich nicht mehr zurückgerufen? Ja, wie kann die das machen? Und ich so, eigentlich. Ja, Mann, boah, ey, mega scheiße. Hart, so. Ey. Das, was fehlt dir? Ja, stimmt, total. Ich rette Florentin mich dann Großteil privat. Was? So verwundete Nein. Das ist ja auch so. Nein. Und dann hat der mich angeguckt. Nein. Und gesagt, ich soll gehen. Und dann so, nein. Gibt's ja dieses bist du so ein emotionaler Gespräch? Was? Nein. Ich denke mir mal, was muss passieren, dass du so ein emotionaler Gesprächspartner bist? Gleich wird nie passieren. Wird nie passieren. Wow. Ich glaube, die heftigste Emotion ist ein, ich rufe dich zurück. Das ist, glaube ich, so. Ich rufe dich morgen nochmal an. Hä? Das haben die gemacht. Sowas vielleicht. So ein, was? Maximal. So ein, hä? Ein verwundertes, bitte kannst du die Lessons zur Sätze nochmal wiederholen. Dann ist meine gesamte Familie von dem Zug überfahren worden. Hä? Sorry, ich habe gar nicht zugehört. Sorry, ich habe gerade diesen lustigen Artikel gelesen über diese Familie, die überfahren wurde. Ich habe gerade noch über meinen eigenen Witz gelacht von vor 2 Tagen. Der mit der Familie, die überfahren wurde? Du weißt schon. Can't buy me love. Can't buy me love? Can buy me love. Naja, der Meinung bin ich nämlich auch. You can buy me love. You can. Or a sandwich. Or sweet potato fries. Apropos Süßkartoffeln, ein ungelöstes Rätsel der Natur. Ja. Bis heute. Mhm. Es gibt so ein paar Rätsel. Stonehenge. Bernsteinzimmer. Concord. Wo ist es? Warum stützt sich Concord ab? Weil es nicht mehr eingefallen. Ich glaube, es ist relativ einfach zu lösen. Was ist ein C? Niemand weiß es. Jeff? Fragezeichen. Keine Ahnung. Nein. Florentin hat neulich Süßkartoffeln gegessen. Nichts einfacher als das, Süßkartoffeln zu essen. Süßkartoffelpommes, genau. Aber danach war dein Mundraum, Rachenraum, Lippen, schwarz. Ja. Pech. Wirklich schwarz. Ich habe das in meinem Leben noch nicht gesehen. Leute haben mich angesprochen. Ha, sind ja alle große Prankster. Du hast es erst nicht geglaubt. Wir haben alle herzlich gelacht. Aber dann bist du zum Spiegel gegangen und hast gesehen, du hast einfach. Ja, vor allem meine Kollegin hat auch Süßkartoffelpommes gegessen und bei ihr war nichts zu sehen. Und ich kann mir das rückwirkend nur so erklären, dass in der Fritteuse vielleicht irgendwie irgendwas drin war, was dann irgendwie verkohlt ist oder so. Und ich habe nichts geschmeckt, nichts Abnormales. Oder meine Geschmacksnerven sind einfach so über den Jordan, dass ich einfach irgendwie Erde essen könnte und sagt, oh jo, jo. Und ich glaube, da war vielleicht irgendwie ein Stück Kohle oder so. Und hatte ich Kohle immer. Ich kann es mir nicht erklären, was das war. Es war ganz merkwürdig. Ja, so ein Pechschwarz wirklich, ganz komisch. Wenn man diese Lollis isst oder diese Kratzeis, dann hat man ja so einen ganz blauen, so einen künstlichen Mundraum. Das war halt bei dir schwarz. Ja. Ganz künstlich. Ganz seltsam. Ganz strange. Ey. Holgri? Holgri, da musst du mal aufklären. Was sind machen die Zwerge in meinem Mund? Das war Stefan Tietze für diese Woche. Vielen Dank. Das war Florentin Will für diese Woche. Und ansonsten. Und für nächste Woche. Das reicht für zwei Wochen Florentin Will. Ja. Nächste Woche mach ich mal alleine. Ja. Finde ich. Nee? Ja, weil du keinen Bock hast. Nein, überhaupt nicht. Weil du keinen Bock mehr hast. Ich wünsche eine schöne Woche. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Auch ich. Wenn es wieder heißt. Ohne Intro. Dürfen wir es überhaupt nachsummen? Weil wir haben eigentlich keine Rechte daran. So, guck mal, wie es gerade aussieht bei mir. So sieht es gerade aus. Er nimmt schon lange auf. Und jetzt ist halt bei mir immer so die Glaubensfrage. Wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt, weil du beschwerst dich, dass ich abbreche. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf Stopp drücke, erscheint entweder die Spur rückwirkend oder wir haben nicht aufgenommen. Ich guck mal drauf.